So, ihr Lieben, kommt herein, nehmt die Plätze ein. Wir starten durch. Halleluja. Herzlich willkommen heute Morgen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Schön, dass ihr da seid, alle. Schön. Auch für alle die, die vielleicht heute zum allerersten Mal im Gottesdienst sind, für euch haben wir immer ein kleines Geschenk vorbereitet, das ihr bekommt. Wenn jemand zum ersten Mal da ist, streckt einfach mal kurz eure Hände aus, weil dann kommen die Ordner vorbei und geben euch das Geschenk. Hierhin sind einige, dahin sind noch mehr. Also schaut einfach mal und gebt ihnen die Geschenke, ihr Ordner. Haltet ihr eure Hände so lange ausgestreckt, bis die Ordner da sind, und wir geben ihm einen kräftigen Applaus, all denen, die heute Morgen zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen. Super, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, dass wir Gott heute in einer ganz speziellen, besonderen Art und Weise erleben werden. Hier sind Menschen heute Morgen, vielleicht gehörst du dazu, die wirklich einen Durchbruch brauchen. Wie viele von euch brauchen wirklich einen Durchbruch? Halleluja. Und okay, dann bist du richtig hier. Und weißt du, ich predige gerade in diesen Wochen jetzt, auch heute werde ich darüber predigen, über einen weiteren Schlüssel zum Durchbruch. Und wir haben gerade Gebets- und Fastenzeit, Daniel, Fastenzeit 21 Tage. Und wir haben letzten Sonntag schon gehört, Fasten und Gebet bringt Durchbruch. Ja, wir hatten am Donnerstag einen starken Gebetsabend. Und so glaube ich, dass bereits ein gewisses Maß an Durchbruch schon im Raum ist. Aber ich glaube, dass dieses Maß an Durchbruch, das schon im Raum ist, sich heute Morgen nochmal deutlich verstärken wird. Und zwar einfach dadurch, dass wir heute Morgen wirklich hineingehen, noch tiefer jetzt. Wir beginnen mit dem Lobpreis. Weißt du, Gott hat uns all die Mittel zum Durchbruch gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Jesus hat gesagt, der Geist bringt Leben, das Fleisch nützt nichts. Gott hat uns seinen Geist gegeben und dieser Geist bringt Leben. Und dieser Geist setzt sich frei. Weißt du, im Lobpreis seines Volkes wohnt Gott. Das heißt, der Geist Gottes setzt sich frei, wenn wir ihn loben und preisen. Wenn wir jetzt gleich einfach von ganzem Herzen da hineingehen in diesen Lobpreis und diese Anbetung, dann kannst du erwarten, dass der Geist Leben gibt. Ja? Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Wie viele von euch erwarten Leben heute Morgen? Der Geist bringt Leben. Halleluja. Und deswegen ist es wichtig, Jesus hat gesagt, diejenigen, die mich anbeten oder die den Vater anbeten, sie müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, auf dieser Ebene des Geistes, heraustreten aus diesem Natürlichen, heraustreten aus deinen Gedanken, heraustreten aus deinen eigenen Vorstellungen. Ja, einfach loslassen und dich wirklich Gott überlassen. Und wenn wir jetzt einfach in den Lobpreis reingehen, weißt du, dass du nicht irgendwie, weißt du, wir singen nicht nur Lieder. Amen, das ist ganz wichtig. Hier ist nicht Lieder singen, das ist jetzt nicht Lieder singen und dann kommt Predigt oder so, sondern das ist Wirken des Geistes. Weil indem wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, kommt sein Leben hervor. Halleluja. Und das ist ein Schlüssel zum Durchbruch. Und dann hat er uns zweitens gegeben, sein Wort hat er uns gegeben. Ja, Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und was? Heilte sie. Amen. Das heißt, sein Wort, wenn es verkündigt wird, hat in sich selbst schon wieder heilende Kraft. Das heißt, wir haben seinen Geist heute Morgen hier und wir haben sein Wort heute Morgen hier. Amen. Und das sind die Zutaten, um tatsächlich Heilung zu bewirken. Das sind die Zutaten, um dich auf eine andere Ebene zu bringen. Das sind die Zutaten, um Neues in dein Leben hineinzubringen. Das sind die Zutaten für Leben. Die Zutaten für Durchbruch. Halleluja. Also lass uns heute zum Anfang uns wirklich Gott hingeben, weil er hat alles für uns vorbereitet. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir müssen uns nur ihm hingeben, uns nur ihm überlassen und er wird übernehmen und er wird den Durchbruch bewirken, den du vielleicht brauchst oder den ich vielleicht brauche. Er wird alles das tun, was wir aus uns selber heraus nicht tun können, wenn wir uns ihm überlassen. Amen. Bist du da bereit? Halleluja. Komm, dann lass uns aufstehen zum Anfang und lass uns zusammen beten. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du heute Morgen vorbereitet hast bereits für uns, Herr. Ich danke dir für diese Zeit, auch des Gebets und des Fastens, die wir hier bei Glory Life haben, Herr. Danke, Herr, für diese Zeit spezieller Durchbrüche, Herr. Danke, Herr, auch heute Morgen hast du uns positioniert und hast du dich positioniert für uns, Herr, um Durchbrüche hervorzubringen und Durchbrüche zu bewirken, Herr. Und Herr, wir geben uns dir hin, wir überlassen uns dir, wir sagen, Heiliger Geist, mach du so, wie du willst. Oh, wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Sag mal, Herr, ich brauche dich. Oh, ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben. Ich brauche dein Wirken in meinem Leben. Und ich danke dir für deinen Geist, den du mir gegeben hast. Und ich danke dir für dein Wort, das du mir gegeben hast. Heute Morgen überlasse ich mich vollkommen dir und gehe jetzt hinein mit aller Entschiedenheit in diesen Lobpreis, dich groß zu machen, dich anzubeten und in meinem Lobpreis, in unserem Lobpreis, wohnst du, Herr, und offenbarst dich. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, Jesus ist hier. Ich kann es spüren. Seine Gegenwart ist schon stark hier. Und jetzt preisen wir und loben wir ihn. Und dann wird es noch stärker werden. Amen. Los geht's. Die vor 2000 Jahren schon passiert sind und weiter passieren. Amen. Ich glaube an Wunder. schon alles vorbereitet hast. Ja, danke, dass in deiner Liebe alles schon vorbereitet ist, Herr. Danke, Herr. Danke, dass in deiner Liebe alles vorbereitet ist und dass dort alles ist, was wir brauchen. Danke, Herr. Oh, ganz angekommen bei ihm. Möchte von komplizierten Denken befreien, also auch von Begründungen, warum Heilung noch nicht sichtbar ist, weil was Jesus am Kreuz getan hat, das kann der Feind nicht rückgängig machen. Es ist bereits vollbracht und zugesagt ist zugesagt. Ja, Gott steht zu seinem Wort und durch Jesus Wunden am Kreuz wurde dir Heilung zugewiesen. Und wie bei einer Banküberweisung, wenn man da Geld überwiesen bekommt, genauso ist es auch mit der Heilung im geistigen Bereich. Diese Heilung ist in unseren Besitz gekommen. Und ich habe noch so, glaub Gottes Wort mehr als Umstände, mehr als Worten von Ärzten, weil Gott sagt, nimm mich beim Wort, ungeachtet deiner körperlichen Verfassung. Und Gott sagt auch, ich bin fähig zu helfen und zu heilen. Warum sollte mein Arm zu kurz dafür sein? Warum sollte dein Fall mir zu kompliziert sein? Ist mir nicht alles möglich? Vergesse nicht in deinem Verstand, ich bin Gott, der Schöpfer, der Experte, dein Experte. Ich kenne mich aus. Vertraue mir, traue es mir zu, ungeachtet von allem anderen. Höre nicht auf die anderen Stimmen, sie müssen verstummen. Glaube mir, egal wie alles andere zu brüllen scheint, ich will, dass dir Heilung jetzt zukommt, die du ja schon besitzt. Nimm in Besitz, was dir gehört. Danke, Herr, dass Heilung echt in unserem Besitz schon ist, Herr. Danke, dass du unsere Leiden getragen hast. Für uns, Herr. Schmerzen

Du hast den Tod besiegt, mich frei gemacht. Jede Kette ist zerbrochen. Jetzt lebe ich im Überfluss, in deiner Herrlichkeit. Du hast den Tod besiegt, mich frei. In deinem Namen. Sing den Namen. Come on, come on. Sing den Namen. Schau auf ihn. Richte dich ganz aus auf ihn. Das ist die Symphonie des Himmels. Sein Name ist die Symphonie des Himmels. Sein Name ist der Klang des Himmels. Sein Name ist die Atmosphäre des Himmels. Er ist der Himmel. Jesus ist der Himmel. Also lass uns diesen Namen singen. Sing weiter. Er will es von dir hören. Also du bist der Klangkörper, in dem sein Name Resonanz gibt und durch den sein Name in diese Atmosphäre hineingetragen wird. Du bist der, durch den dieser Name alles beginnt einzunehmen, seine Herrlichkeit. Offenbarung 22, Vers 16. Er sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn kommt mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Ich bin der Ursprung Davids und zugleich sein Nachkomme. Ich bin der glänzende Morgenstern. Und dann, und der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Und wer sie hört, hörst du sie? Hörst du die Braut? Hörst du den Geist? Also der Geist zusammen mit der Braut, also all denen, die zu Jesus gehören und die bereits im Himmel sind. Er sagt, komm. Und wer sie hört, soll wiederum sagen, komm. Und wer da will, der soll kommen und umsonst nehmen vom Wasser des Lebens. Halleluja. Halleluja. Sing einfach weiter, Jesus, im Hintergrund. Sing einfach weiter. Also da ist dieser Ruf. Da ist dieser Ruf an das Herz Gottes. Da ist dieser Ruf hinein in die Braut. Wenn du noch nicht Teil dieser Braut bist, dann ist dieser Ruf hinein in die Braut. Wenn du schon Teil dieser Braut bist, dann ist dieser Ruf einfach, komm an das Herz des Bräutigams. Komm an das Herz von Jesus. Komm an das Herz dessen, der sein Leben für dich gegeben hat. Komm in das Zentrum seiner Gegenwart. Da ist dieser Ruf. Der Geist und die Braut, sie sagen, komm, komm zu Jesus. Er kommt, er kommt und du kommst zu ihm. Und so ist Begegnung. Im Raum des Geistes, so ist Begegnung in seiner Herrlichkeit. Er kommt und du kommst zu ihm, du kommst an sein Herz. Sing es weiter, sing den Namen weiter, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, und dann kommst du und dann trinkst du Wasser des Lebens. Wasser des Lebens. Du kommst in seine Gegenwart. Oh, in seiner Gegenwart. Das Wasser des Lebens. Oh, spiel, spiel, spiel. Oh, in seiner Gegenwart. Das Wasser. Wasser des Lebens gehen. Er zieht seine Braut an sein Herz. Er zieht seine Braut zu sich. Und er tränkt sie mit Wasser des Lebens. Wasser des Lebens. Heute Morgen ist da Wasser des Lebens. Also Jesus möchte nicht, dass seine Braut krank und schwach und am Boden liegend ist, sondern er möchte sie mit Wasser des Lebens füllen. Er möchte dich mit Wasser des Lebens füllen heute Morgen. Streck dich aus. Du bist die Braut Christi. Du gehörst zu dieser Braut. Du bist ein Teil dieser Braut. Und er ruft ihn. Er sagt, komm, komm und nimm Wasser des Lebens umsonst. Oh, er tränkt dich mit neuer Kraft. Er tränkt dich mit neuem Leben. Oh, er tränkt dich mit neuer Freude. Er tränkt dich mit neuer Frische. Auch dich über Livestream. Er tränkt dich gerade jetzt. Da ist er. Strom von Wasser des Lebens vom Thron des Vaters. Oh, direkt aus dem Herzen Gottes, direkt aus dem Herzen Gottes. Oh, Shekaramando lolobo shandala la la masondo do do do do. Oh, Rabasanda la la la bashanda la la la la la la. Oh, Rabasanda la la bashando do do sandala la la mando. Oh, Shekarara. Also indem du dich ausstreckst, indem du deine Arme zu ihm hebst, ist es wie wenn du deine Finger in die Steckdose des göttlichen Stroms stecken würdest. Des Stromes, des Wassers, des Lebens, der von seinem Thron ausgeht. Oh, und in dem Moment, wo du deine Finger in diesen Strom hineinsteckst, in diese Steckdose, aus der dieser Strom kommt, gerade jetzt, indem du dich ausstreckst im Geist, fließt dieser Strom. Er fließt in dein Leben hinein. Wasser des Lebens fließt in dein Leben hinein. Oh, und es beginnt, und ich sehe gerade, es beginnt tatsächlich hier oben an der Hand bei jemand. Jemand leidet unter Sehnenscheidenentzündung, und gerade jetzt fließt dieses Wasser des Lebens, sing weiter, fließt dieses Wasser des Lebens in dich hinein. Oh, in deine Hand hinein, in Jesu Namen. Jetzt wird es leicht. Leichter und immer leichter. Halleluja. Weil dieser Strom des Wassers des Lebens fließt. Oh, oh, oh, verlier dich in ihm. Oh, oh. Jemand anders wird berührt am Ellbogen, im Bereich des Ellbogens, so was ähnliches wie Tennisarm. Jesus berührt dich gerade jetzt mit dem Wasser des Lebens. Da, wo Schmerzen waren, kommt jetzt Freiheit. Oh, da kommt Freiheit. Oh, da kommt Freiheit. Schmerzen gehen jetzt. Oh, Einschränkungen gehen jetzt. Da ist Synchronisation mit dem Himmel gerade jetzt. Oh, oh. Oh, Shekara, sing es, sing es. Eramane, Jesus. Sing einfach immer weiter den Namen Jesus. Immer weiter den Namen Jesus. Immer weiter. Oh. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Oh, ah, ja. Sing weiter, sing weiter, sing weiter. Ich sehe fünf Personen allein hier im Raum. Und ihr habt alle fünf, ihr habt in irgendeiner Form Probleme mit der Schulter oder dem Schultergelenk, mit diesem Bereich der Schulter. Und Jesus berührt euch gerade jetzt, während wir diesen Namen singen. Wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand aus. Ja, okay, es haben so viele ihre Hand gehoben, deswegen kann ich es nicht sehen. Wink mal mit deiner Hand, wenn du Schulterprobleme hast. 1, 2, 3, da sehe ich noch jemand da hinten auch. 5, Halleluja, okay. Streck einfach deine Hand aus, da ist gerade jetzt der Strom des Lebens. Da ist gerade jetzt der Strom des Lebens. In Jesu Namen, sing weiter, sing weiter. Oh, yeah. jede Entzündung geht jetzt raus. Jede Entzündung verlässt jetzt dein Schultergelenk. Ich sehe bei jemandem ist so, sing weiter. Es ist so, dass irgendwie jemand, bei jemandem ist es so gerade jetzt, da war eine Entzündung im Schultergelenk und gerade jetzt ist es wie wenn es kalt wird in diesem Bereich. Wie wenn es kalt wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus einfach diese Entzündung rausnimmt. Herzproblem und da ist es so, die Kraft Gottes fließt einfach rein, wirklich durch deinen linken Arm bis zu deinem Herzen und es ist so, wie wenn, ja, es war so, dass immer wieder du wie so Probleme hattest, die von deinem Herzen ausgingen und die dann wie so in den Arm reingezogen haben und ich sehe, wie gerade die Kraft Gottes einfach durch deinen Arm bis zu deinem Herzen fließt und im Namen Jesu Christi berührt er dein Herz und ich sehe es jetzt frei über deinem Herzen, dass es sich neu synchronisiert mit dem Herzschlag des Himmels. Neu synchronisiert mit dem Herzschlag Gottes. Oh, oh, oh, Jesus, danke Jesus, empfang es. Empfang seine Kraft gerade jetzt. Oh, da ist Synchronisation. Synchronisation deines Körpers. Bei jemand, ich sehe das so, wird der Säure-Basen-Haushalt synchronisiert mit dem Himmel. Der Säure-Basen-Haushalt war nicht 100% in der Ordnung Gottes. Und jetzt gerade wird er synchronisiert. Synchronisiert mit dem Himmel, synchronisiert mit der Herrlichkeit Gottes. Säure-Basen kommen jetzt in die Ordnung Gottes. In dem Namen von Jesus. Empfang es, streck dich aus, wenn dich das betrifft. Empfang es gerade jetzt in Jesu Namen. Auch du über Livestream, empfang seine heilende Kraft. Die heilende Kraft ist überall hier. Es ist Synchronisation. Ich sehe so, wie wenn der Heilige Geist synchronisiert. Dinge werden synchronisiert im Geist. Blutdruck synchronisiert sich. Jemand ist da, mindestens, ich glaube, zwei Personen sind da allein hier im Raum, die zu hohen Blutdruck hatten. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus. Zu hoher Blutdruck. Wink mit deiner Hand, wenn dich das betrifft. Zu hoch, da. Ja, dahin sehe ich auch noch eine Hand. Okay, es sind sogar drei. Okay, streck deine Hand aus in Jesu Namen. Jetzt synchronisiert sich dieser Blutdruck. Dein Kreislauf synchronisiert sich jetzt mit dem Himmel. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Und dieser Blutdruck kommt jetzt zur Ruhe und normalisiert sich. Kommt in die Ordnung Gottes. Gedanken von jemandem gerade jetzt synchronisieren mit dem Himmel. Gerade eben hattest du noch Gedanken, die du eigentlich nicht so gerne haben würdest. Unreine Gedanken sehe ich gerade im Geist. Aber Gott synchronisiert jetzt deine Gedanken mit dem Himmel. Oh. Und es kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Deine Gedanken richten sich aus. Entscheide dich gerade jetzt loszulassen. Schau auf Jesus. Da ist Freiheit für deine Gedanken. Da ist Freiheit für deine Gedanken gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Jemand anders hatte Probleme in der Halswirbelsäule, wie so stark verspannter Nacken. Du kannst gerade mal deine Hand auf die Stelle legen, wo das Problem war. Es sind mehrere Personen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mit deiner Kraft gerade jetzt auf diese Nackenprobleme kommst, auf diese Halswirbelsäule jetzt kommst, Herr. Und im Namen Jesu Christi will ich diese Halswirbelsäule synchronisierst mit dem Himmel. In Jesu Namen. Jetzt synchronisiert mit dem Himmel. Ah. Oh. Wow, du kannst mal deine Halswirbelsäule, du kannst mal deinen Hals einfach bewegen, kannst einfach mal deinen Hals drehen. Halleluja. Check es einfach mal. Beweg mal deinen Hals. Halleluja. Halleluja, du wirst merken, jetzt verlässt es dich, es verlässt dich. Halleluja, Halleluja. Auch wenn du irgendwo anders Probleme hast, weißt du, auch wenn ich nicht spezifisch dein Wort der Erkenntnis ausrufe oder spezifisch deine Situation ausrufe, da ist diese heilende Kraft überall im Raum, da ist diese synchronisierende Kraft überall im Raum. Halleluja. Streck dich einfach aus, wo Schmerzen waren, wo Einschränkungen waren, wo auch immer, was auch immer für Probleme waren. Gerade jetzt ist seine heilende Kraft überall hier im Raum. Auch langwierige Dinge, langwierige Krankheiten werden jetzt berührt. Dein Körper wird jetzt berührt. Weißt du, egal wie lang das in deinem Körper war, seine heilende Kraft berührt jetzt deinen Körper. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und setzt Synchronisierung mit dem Himmel frei. Synchronisierung mit dem Himmel. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh. Jemand wird im Oberschenkel berührt. Du hattest Probleme mit dem Oberschenkel, Schmerzen, Einschränkungen. In Jesu Namen. Dieser Oberschenkel kommt jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Oh, Gott tut das Werk. Weißt du, du brauchst keine Handauflegung von irgendeinem Menschen, sondern Gott tut das Werk heute Morgen in seiner Gegenwart. Sing einfach weiter. Gott tut das Werk in seiner Gegenwart. Oh, Jesus. Jesus. Oh, danke, Jesus. Eine Blase kommt in die Ordnung Gottes gerade jetzt. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, die Muskulatur kommt jetzt in die Ordnung Gottes in dem Namen Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, streck dich aus. Seine Gegenwart ist hier. Oh. Eine Frau wird berührt, einfach immer wieder mit Problemen. Einmal im Monat starke Probleme, starke Blutungen in Jesu Namen. Da kommt jetzt die heilende, wunderwirkende Kraft auf dich. Jetzt Synchronisierung mit dem Himmel, Wiederherstellung, Normalisierung, gerade jetzt, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Oh, wir danken dir für deine heilende Kraft. Nimm es, egal was auch immer dein Problem ist, streck dich einfach gerade aus, sing einfach nochmal den Namen Jesus. Oh, lass dich übernehmen. Von ihm. Er ruft dich an sein Herz. Und von seinem Herzen fließt diese heilende Kraft gerade jetzt. In Jesu Namen. Jetzt. Einige können jetzt schon einfach irgendwas bewegen, was du vielleicht vorher nicht bewegen konntest oder nur unter Schmerzen. Check es einfach. Check einfach, schau einfach, was hat sich jetzt verändert. Die heilende Kraft hat sich bereits freigesetzt hier im Raum. Sie lagert sich überall hier, dein Wunder ist da. Ich glaube, dass jemand an Krücken geht. Jemand geht an Krücken, ich weiß nicht, ob hier im Raum, ich kann es jetzt auch nicht sehen, ob jetzt jemand hier ist mit Krücken, aber jemand jedenfalls geht an Krücken. Es kann auch über Livestream sein, aber du gehst an Krücken, du brauchst Krücken. Aber Gott sagt, bevor dieser Gottesdienst zu Ende ist, wirst du ohne diese Krücken laufen können. Halleluja. Nimm das in Jesu Namen. Nimm das in Jesu Namen. Nimm das in Jesu Namen. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer spürt gerade jetzt? Check es einfach nochmal. Wer spürt gerade jetzt, dass Heilung bereits bei ihm passiert ist oder begonnen hat zu passieren? Ja, manchmal ist es so, Gott gibt dir wie so ein Zeichen, der Schmerz geht zurück und dadurch ermutigt er dich und sagt, hey, bleib stehen einfach auf deiner Heilung, bleib da drauf stehen, ja, ich bin am Wirken. Wer spürt einfach, dass Gott ihn berührt hat? Ich möchte mal deine Hand sehen. Da, einmal 1, 2, 3, 4, 5, wo noch 6, 7, 8, 9, 10, überall da hinten, seht ihr, 11, Halleluja, da 12, danke Jesus, überall da 13, danke Jesus, da 14, Halleluja. Überall im Raum werden Menschen berührt, Halleluja. Und über Livestream, geben wir mal Jesus die Ehre, Halleluja. Danke für dein Wirken, danke für dein Wirken. Oh, Jesus, we thank you. Oh, wir geben dir die Ehre, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bevor ich weitermache mit dem Wort Gottes, weil das wird nochmal einen neuen Schub auch in Heilung freisetzen, möchte ich einfach mal kurz fragen, wer möchte ganz kurz Zeugnis geben von dem, was passiert ist, was entweder gerade jetzt passiert ist oder vielleicht ist es auch etwas, was du hier noch nicht erzählt hast, was das letzte Mal hier passiert ist, beim letzten Heilungsgottesdienst. Aber wer möchte einfach kurz Zeugnis geben von einer Heilung, wo Jesus dich berührt hat, was gerade passiert ist oder schon einfach passiert ist bei dir, wo du einfach festgestellt hast, Gott hat mich berührt, Gott hat mich geheilt. Wer möchte einfach ganz kurz Zeugnis geben? Ich habe jetzt vorher im Vorfeld niemanden gefragt, aber einfach irgendjemand, wer fühlt sich angesprochen, einfach Zeugnis zu geben? Du, oder? Halleluja. Wolltest du Zeugnis geben? Ja? Okay, komm nach vorne. Okay. Halleluja. Ja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Jesus ist am Wirken. Was ist bei dir passiert? Also alle Punkte, was du angesprochen hast, an alle Punkte war ich angefochten in den letzten Monaten. Was an allen Punkten warst du? Angefochten. Angefochten, okay. An also allen Punkten heißt an den Schulter. Okay. Mit Herz, diese Stechen, dieses, wo man dann vorne bemerkt, also dass da irgendetwas nicht stimmt, also Unrhythmus ist. Ja. Vom Herzen her. Vom Herzen her. Das war auch bei dir. Dann auch dieses mit der Säure, also Säure-Basehaushalt. Okay. Ja, ich möchte es als Zeugnis geben, dass ich weiß, dass ich dir sagen darf, dass ich euch sagen darf, yeah. Gott spricht und Gott spricht durch dich. Mm-hmm. Er hat diese Dinge gesagt, yeah. Und er will dich heilen, er wird dich auch mich, ich will mich nicht vergessen, er liebt uns so sehr, Amen. Er hat seinen Sohn gesandt, er hat alles gegeben, yeah. Alles, Amen. Er gibt auch uns alles. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Wer möchte noch kurz Zeugnis geben, wo Jesus ihn berührt hat? Okay. Was ist passiert? Also ein ganz, ganz starkes Erlebnis ist, dass ich hatte wochenlang immer wieder so mit Migräne zu kämpfen. Mhm. Und ich konnte deshalb auch länger oft nicht hierher kommen. Und dann habe ich immer wieder bei der Hotline angerufen. Mhm. Und die haben für mich gebetet und auch in der Gebetsgruppe, wo ich war. Und dann hatte ich einen Traum, wo ein sehr übermüdetes Kleinkind am Abend einen bestimmten Stecker noch aus der Steckdose zieht. Und der sah genauso aus wie der Stecker zu meinem WLAN-Router. Mhm. Und seit da eben erhöhte Frequenzen waren, wurden da eingerichtet. Seitdem hatte ich da auch überhaupt mit Kopfschmerzen zu tun. Dann habe ich abends angefangen, wenn ich müde war, auch diesen Stecker zu ziehen. Und ich konnte viel besser schlafen. Und als dann zuletzt Marina noch für mich gebetet hat, waren seither die Kopfschmerzen komplett verschwunden. Und Halleluja. Ich merke, ich kann viel besser wieder schlafen und alles. Also es hat sich sehr viel verändert. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar für seinen Einfluss. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer ist heute Morgen mit Schulter, weil es waren 5 Leute allein da mit Schulterproblemen, wer ist heute Morgen mit Schulterproblemen gekommen und jetzt sind die Schmerzen weg oder die Bewegungseinschränkungen, die du hattest, eine Schulter ist jetzt weg. Lass mal sehen. Bei dir? Achso, das war auch bei dir, du hattest gerade erzählt. Ja? Ist noch jemand, weil du hattest gerade schon erzählt, ist noch jemand, der gespürt hat, dass die Schulterprobleme, die Schulterschmerzen jetzt weggegangen sind? Wink mal mit der Hand. Achso, auch bei dir. Okay. Wer noch? Ah ja, hier, okay. Komm mal kurz nach vorne, erzähl mal kurz, was passiert ist. Komm mal ganz kurz nach vorne. Es waren also mindestens 3, bei denen die Schmerzen weg sind. Jetzt erzähl du mal, was bei dir passiert ist. Halleluja. Oh, hallo, ich bin das erste Mal hier. Herzlich willkommen. Danke. Und also die Kraft hier drinnen ist so groß, also der Heilige Geist wirkt hier drinnen so stark, ich bin so stark berührt. Und die Liebe von Gott spürt man hier drinnen so stark. Und wo du das vorher gesagt hast mit diesen Schulterproblemen, habe ich das auch richtig gespürt. Diese Verspannungen, wie die sich dann auf einmal lösen und wenn du die Hand so ausstreckst, wie das Wasser so über einen rüberfließt und die Schmerzen auf einmal weg sind und auf einmal... Ja. Halleluja. Pass mal auf, wie lange hattest du die Probleme in der Schulter? Die habe ich schon sehr lange, weil ich mache einen Bürojob und... Okay, so ist, also schon Monate oder Jahre? Ja, schon ewig lang. Also eher Jahre. Ich habe mit den Schmerzen gelebt, mhm. Ich habe die gar nicht so... Und waren die vor allem in der Schulter oder in beiden? Also eigentlich vorwiegend hier. Mehr da, okay. Ja. Okay, pass mal auf, beweg mal einfach nur mal deinen Arm. So hoch und wieder runter. Genau. Und wie ist es jetzt? Super, keine Schmerzen mehr. Nein. Halleluja. Halleluja, preis den Herrn. Komm, dann geben wir mal Jesus die Ehre. Danke, Jesus, Halleluja. Wir preisen dich für deine Gegenwart. Halleluja. Komm, ich habe so den Eindruck, lass uns nochmal alle zusammen nochmal aufstehen. Lass uns nochmal diesen Namen Jesus singen. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Wir geben dir alle Ehre, Jesus, du bist hier. Halleluja, deine wunderwirkende Kraft ist hier. Deine heilende Kraft ist hier. Oh, du berührst die Menschen, Herr, auch alle die, die über Livestream zuschauen, Herr. Jeder, der einen Durchbruch braucht heute Morgen. Danke, Herr, dass du mit deiner Durchbrecherkraft hier bist, Herr. Danke, dass du mit deiner heilenden Kraft hier bist, Herr. Danke, Herr, dass du mit deiner übernatürlichen Wirksamkeit hier diesen Raum eingenommen hast und immer noch stärker einnimmst, Herr. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Und wir geben dir die Ehre, Herr. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Herr, das ist kein Mensch. Das sind nicht Menschen, Herr, sondern es bist du. Und dir gebührt alle Ehre. Deine Gegenwart ist hier. Wie jemand an seinem Ohr berührt wird. Es ist wie wenn der Strom des Lebens durch deinen ganzen Gehörgang gerade jetzt fließt, da richtig reinfließt. Und da, wo es verstopft war, da, wo Funktionsstörungen waren, da, wo Abnutzungserscheinungen waren, da kommt jetzt dieser Strom des Lebens, der der Strom der Erneuerung ist, und er öffnet dein Ohr gerade. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Und das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und du hast gerade dieses Zeugnis gehört von Befreiung von Migräne in den letzten Wochen bereits. Und ich glaube, dass heute Morgen noch jemand hier ist und du leidest noch immer unter diesen Migräneattacken. Du hast es immer wieder auch die letzten Wochen. Und der Geist Gottes berührt dich gerade jetzt in dem Namen Jesus. Du hast es vielleicht nicht akut, aber der Geist Gottes berührt dich gerade jetzt und er geht hinein, wirklich in deinen gesamten neurologischen Bereich des Kopfes, des Gehirns in Jesu Namen und stellt die Weichen gemäß dem Himmel, gemäß der, ja, er synchronisiert einfach deine neurologischen Ströme, dein Gehirn, er synchronisiert es mit dem Himmel gerade jetzt. Und diese Not wird sich nicht mehr erheben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Seine Gegenwart ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Oh, oh, das sind Engel. Oh, Ich sehe diese Berührung. Einige werden berührt von diesem Engel gerade jetzt. Ich wurde erinnert einfach an diese Stelle bei Daniel, als er 21 Tage gebetet und gefastet hat. Und am Ende dieser Zeit heißt es, und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf. Eine Hand rührte ihn an seiner Schulter wahrscheinlich. Es war die Hand eines Engels. So glaube ich, dass einige heute Morgen hier berührt werden von Engeln. Von Engeln. Die Körper kommen in die göttliche Ordnung. Aber auch deine Seele bekommt neues Leben eingeflößt. Wasser des Lebens für deine Seele. Wasser des Lebens für deine Seele heute Morgen hier. Auferstehungswasser. Er gibt den Müden neue Kraft. Den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Oh, sie erheben ihre Schwingen wie die Adler. Sie laufen und ermüden nicht. Sie rennen und ermatten nicht. Oh, da ist neue Kraft für deine Seele. Da ist der Trost Gottes. Da ist die Erneuerung Gottes. Eine neue Perspektive. Oh, du siehst seine Herrlichkeit. Sie ist seine Herrlichkeit. Und das Wort sagt, in dem Anschauen seiner Herrlichkeit wirst du verwandelt. Im Anschauen seiner Herrlichkeit wirst du verwandelt in dasselbe Bild. Heute Morgen hier. Einfach ein, diese Luft des Himmels. Als der Engel Daniel anrührte, spricht er zu ihm: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und steh an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und jetzt bin ich gekommen. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Durchbruch, Durchbruch. Daniel erlebte Durchbruch. Daniel erlebte diesen Durchbruch. Er betete und fastete. Der Engel sagte, er demütigte sich vor Gott. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass Demut Durchbruch bewirkt. Demut bewirkt Durchbruch. Sich vor Gott demütigen bewirkt Durchbruch. Und Fasten und Gebet ist eine Form der Demut, sich vor Gott zu demütigen. Das hat der Engel hier gesagt, das hat er anerkannt. Bei Daniel hat gesagt, du hast begonnen, dich zu demütigen, und in dem Moment wurde ich ausgesandt, und in dem Moment wurde der Kampf entschieden. In dem Moment wurde die dämonische Macht, die den Durchbruch gehindert hat, entmachtet. In dem Moment wurde der Weg frei für mich, sagt der Engel. um zu kommen und um zu bringen, was du erbeten hast, um den Durchbruch zu bringen. In dem Moment, Daniel, wo du dich vor mir gedemütigt hast. Demut ist Schlüssel zum Durchbruch. Halleluja. Und ich möchte heute Morgen weiter darüber sprechen, bevor wir weiter auch in den Heilungsdienst reingehen. Ich glaube, dass noch einige Dinge mehr passieren werden heute. Und einige Dinge mehr werden wir auch noch freisetzen, werden wir sprechen auch. Und im geistlichen Raum auch erledigen. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt an der Stelle soll ich wirklich sprechen auch und predigen, einfach über einen weiteren Aspekt dieser Demut, wo ich letzten Sonntag begonnen habe, darüber zu sprechen. Letzten Sonntag habe ich gesprochen über diesen Aspekt des Gebets und des Fastens. Aber Demut hat verschiedene Aspekte. Demut hat verschiedene Ausdrucksformen sozusagen. Ja, ihr dürft Platz nehmen. Halleluja. Demut hat verschiedene Ausdrucksformen. Halleluja. Halleluja. Martina, wenn du noch ein bisschen weiterspielen möchtest, kannst du einfach im Hintergrund noch weiterspielen. Ansonsten schalten wir dann einfach um auf den Pad. Halleluja. Aber Gottes Gegenwart ist hier. Und weißt du, ich glaube, dass er heute Morgen hier Durchbruch bringen möchte im Leben von vielen Menschen. Durchbruch in Bezug auf Heilung und Befreiung, ganz besonders, aber auch Durchbruch in Bezug auf andere Lebensbereiche. Durchbruch, sag mal Durchbruch. Durchbruch. Und Demut ist ein Schlüssel. Weißt du, und die Menschen haben, auch gerade viele Christen, haben eine völlig falsche Vorstellung eigentlich letztendlich von dem, was Demut ist. Und der Demut stellen sie sich oft vor, so eine gebuckelte Haltung, irgendwie so ein ja, ich nenne es immer gern das Wurmbewusstsein, ja? Dass sie sagen, oh, wir sind alle nur Würmer, wir sind alle nur Staub, wir kriechen einfach nur hier auf dieser Erde. Und verstehst du, es geht nicht darum, Demut heißt nicht, sich selber niederzumachen. Verstehst du? Demut ist doch nicht etwas, was dich drücken will. Verstehst du, es ist nicht was Drückendes, so nach dem Motto, oh, wir sind halt alle nur Würmer und Sünder und was weiß ich was. Nein, Demut ist was ganz anderes. Demut ist tatsächlich ein Schlüssel zum Durchbruch. Amen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Durchbruch, auch gerade Durchbruch in Bezug auf Widerstände, in Bezug auf dämonische Mächte, weil so wie bei Daniel, da gab es ja diesen dämonischen Widerstand gegen den Durchbruch. Er hat begonnen zu beten, aber der Engel konnte nicht gleich zu ihm durchkommen, weil es diesen dämonischen Widerstand gab, diesen Fürst von Persien, so hieß dieser Weltbeherrscher damals, ja, gab es diesen dämonischen Widerstand. Und dieser dämonische Widerstand musste gebrochen werden. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, weißt du, es ist eins zu verstehen, dass wir Autorität haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und dass wir gebieten und dass wir dem Teufel befehlen zu weichen und dass wir ihm widerstehen und dass wir das Wort Gottes proklamieren. Das ist total wichtig und das ist ein wichtiger Pfeil in deinem Köcher gegen den Feind, so habe ich es letzten Sonntag schon genannt, ein wichtiger Pfeil in deinem Köcher, wirklich das Wort Gottes, er sandte sein Wort und halte sie. Wenn du sein Wort proklamierst, wenn du dich auf sein Wort stellst, dann muss der Feind fliehen. Wenn du dem Teufel gebietest in dem Namen Jesus, dann trittst du auf Schlangen und Skorpione und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird dir schaden. Und das ist eine wichtige Disziplin für einen Christen, wirklich dem Teufel zu widerstehen, Autorität zu nehmen, seine Autorität zu kennen, das Wort Gottes zu kennen, das Wort Gottes zu proklamieren. Das ist eine wichtige Disziplin des Christen. Amen. Bist du dabei? Halleluja. Ist wichtig. Aber ich möchte gerade jetzt in diesen Wochen, auch gerade in dieser Zeit, auch, ja, das passt einfach auch in dieser Zeit des Daniel-Fastens auch, aber nicht nur deswegen, sondern ich möchte dir einfach, weil ich einfach so stark empfunden habe Anfang des Jahres, dass es so wichtig ist, dass wir wirklich diesen zusätzlichen Pfeil in unseren Köcher bekommen, um dem Feind zu widerstehen und um gerade auch dann, wenn manchmal Dinge langwieriger Widerstand leisten, gerade dann, wenn manchmal vielleicht stärkere Mächte involviert sind, stärkerer Widerstand einfach sich aufgebaut hat gegen bestimmte Dinge, vielleicht Durchbrüche in deinem Leben, gerade dann ist es wichtig, dass wir diesen Pfeil in unserem Köcher haben und dass wir ihn einsetzen, diesen Schlüssel, diesen Pfeil, der dir Durchbruch bringt, und dieser Pfeil ist Demut. Amen. Demut. Demut ist der Kern des Charakters von Jesus. Hallo? Was hat Jesus gesagt? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt zu mir und lernt von mir, denn ich bin was? Sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Ha. Amen. Mit anderen Worten, Demut führt in Frieden. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr, das hat Gott mir so, glaube ich, wirklich prophetisch gezeigt für dieses Jahr, ich glaube, dass Gott uns, und wir spüren es auch in allen Gottesdiensten immer stärker, dass Gott uns wirklich in das Zentrum seiner Herrlichkeit ruft. Das Zentrum seiner Herrlichkeit. Und das Zentrum seiner Herrlichkeit ist die Gegenwart von Jesus persönlich. Ist ihm von Angesicht zu begegnen, ist wirklich eins zu werden mit Jesus. Das Zentrum seiner Herrlichkeit ist seine Gegenwart. Amen. Und wenn wir dieser Gegenwart näher kommen, dann kommen wir ihm näher, dann kommen wir Jesus näher, dann werden wir mit ihm vereinigt, dann werden wir mit ihm eins in einer neuen Dimension. Und dann ist es wichtig, dass wir verstehen, wie er ist. Dann ist wichtig, dass wir ihn kennen. Dann ist wichtig, dass wir von ihm lernen, wie er ist. Und das Wort sagt, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich glaube, weißt du, in seiner Gegenwart, in ihm, wenn er sich manifestiert, was glaubst du, wie lange kann Krankheit sich halten in der Gegenwart von Jesus? Hallo? Keine Sekunde. Wie lange können Dämonen sich halten in der Gegenwart von Jesus? Amen. Wie lange kann feindliche Belagerung um dich herum sich halten, wenn du dich in der Gegenwart von Jesus bewegst und in der Gegenwart von Jesus birgst und eins mit ihm verschmilzt in seiner Gegenwart? Wie lange kann sich das alles halten? Wie lange kann der Geist dieser Welt dir noch Sorgen machen, noch Ängste machen, noch alle möglichen Dinge? Weißt du, die Welt ist schwanger mit Ängsten, die Welt ist schwanger mit Sorgen. Wie wird das, wie wird jenes? Den ganzen Tag wirst du mit Sorgen bombardiert, den ganzen Tag wirst du mit Ängsten bombardiert. Aber weißt du, wie lange kann sich das alles halten in der Gegenwart von Jesus? Hallo? Amen. Er hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Sondern meinen Frieden gebe ich euch. Und da ist Durchbruch in diesem Frieden. Da ist Durchbruch in diesem, weißt du, Frieden im Hebräischen heißt ja Shalom. Wie von euch wissen, dass Frieden Shalom heißt, hast du schon mal gehört. Ja? Halleluja. Hebräisch Shalom. Und dieses hebräische Wort Shalom ist sehr viel ganzheitlicher wie unser deutsches Wort Frieden. Unser deutsches Wort Frieden, da stellen wir uns halt vor allen Dingen die Abwesenheit von Krieg vor. Ja? Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, war Frieden. Aber weißt du, der hebräische Shalom ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern der hebräische Shalom bedeutet umfassendes Eingehülltsein in das Wohlergehen Gottes. Wow. Wie viele von euch wollen gerne umfassend eingehüllt sein in das Wohlergehen Gottes? Frag mal deinen Nachbarn, willst du auch eingehüllt sein in das Wohlergehen Gottes? Halleluja. Auch ganz da hinten, wollt ihr auch eingehüllt sein in das Wohlergehen Gottes? Ganz hinten im Foyer, ganz hinten, letzte Reihe, wollt ihr auch eingehüllt sein im Wohlergehen Gottes? Halleluja. Weißt du, das ist der Shalom Gottes. Shalom Gottes bedeutet somit auch göttliche Gesundheit. Shalom Gottes bedeutet göttliche Gesundheit für deinen Körper und Shalom Gottes bedeutet göttliche Gesundheit für deine Seele. Shalom Gottes bedeutet Wohlergehen in deinen Beziehungen, Frieden in deinen Beziehungen, Wohlergehen in deinen Beziehungen, bis hin sogar zu deinen Finanzen. Auch da möchte Gott sein Shalom freisetzen. Amen. Das ist umfassend. Das hebräische Denken ist immer viel ganzheitlicher als das deutsche tendenziell. Deswegen, wenn du an Frieden denkst, denk immer an Shalom. Immer wenn du in der Bibel Frieden liest, dann denk an Shalom. Halleluja. Ist umfassend. Halleluja. Und in diesem Frieden brichst du durch Demut. Daniel ist durchgebrochen durch Demut. Und ein Aspekt dieser Demut ist tatsächlich, wenn wir uns Gott hingeben in Gebet und Fasten. Wenn wir Zeiten aussondern, um zu beten und zu fasten. Und zwar nicht beten und fasten, habe ich letzten Sonntag schon gesagt, nicht wie die Heiden, also plappern und meinen, um unserer vielen Worte willen erhört zu werden, sondern beten mit Entschiedenheit, ja, mit Ausdauer, mit dem Herzen. Fasten auch nicht, damit Menschen es sehen oder uns toll finden oder sonst irgendwas, sondern einfach als ein Akt, jawohl, wir demütigen uns vor Gott. Und dahinter steckt etwas, und darüber möchte ich heute sprechen, eigentlich was schon ein Stück weit den Kern von wahrer Demut ausmacht, was eigentlich ja, ein wesentlicher Teil wahrer Demut ist. Und das ist tatsächlich ein wesentlicher Schlüssel zum Durchbruch. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und das ist Hingabe. Hingabe. Sag mal Hingabe. Demut ist Hingabe. Wahre Demut ist Hingabe. Wahre Demut ist nicht Augendienerei. Oh ja, großer Massa oder so. Verstehst du? Weißt du, es gibt Augendiener, auch im Menschlichen gibt es. Ich weiß noch, ganz am Anfang, als wir Pastoren waren, da gab es ein Leiter-Ehepaar, schon lange her. Und da hatte ich immer so ein bisschen ein komisches Gefühl. Die waren Leiter bei uns der Gemeinde von Anfang an und hatten einen Hauskreis geleitet. Und irgendwie, die waren immer so extrem demütig. Also so, dass sie... Die haben uns immer Rotz um die Backen geschmiert. Also gerade als Leiter, ja, meiner Frau und mir. Also es war immer so, wow und buh und verstehst du? So, aber irgendwas hast du immer gespürt, ist irgendwie ein bisschen über. Also ein bisschen, es war irgendwie immer ein bisschen komisch. Ich wusste nicht genau, was es ist. Aber es klang sehr demütig. Also du dachtest, wow, also wenn uns einer ehrt als Leiter und als Pastor, dann sind es ja die. Aber dann kam der Tag, als wir Diakone eingesetzt haben und damit waren sie nicht einverstanden, weil ich will jetzt nicht in der Nähe auf Details eingehen, ja, letztendlich, sie wollten selber eingesetzt werden. Und dann war aus der Demut, in Anführungszeichen, ich nenne es lieber Augendienerei, auf einen Schlag nur noch bitterer Hass geworden. Und dann haben sie uns bekämpft. Von einem Tag auf den anderen. Am einen Tag Augendienerei und am nächsten Tag bekämpft. Verstehst du? Ist das Demut? Sicher nicht. Es war nie Demut, sondern es war Menschen gefallen, um etwas zu bekommen, um etwas zu werden. Es war Menschen gefallen, um eine Position zu bekommen. Und als sie die nicht bekommen haben, haben sie die Maske fallen lassen. Amen. Also Demut, Hingabe. Hat nichts mit Augendienerei zu tun, sondern Hingabe ist etwas, was du mit deinem Herzen vollziehst. Und ist etwas, was sich auch in deinem Tun zeigt. Ja? Daniel hat sich Gott hingegeben. Und er hat es gezeigt, in dem Fall spezifisch, indem er gefastet hat und gebetet hat und einfach dran geblieben ist. Ich meine, Daniel wusste ja nicht, dass er nach 3 Wochen eine Engelsbegegnung haben würde, oder? Ich meine, so nach dem Motto, guter Plan, jetzt beten und fasten wir 3 Wochen, dann kommt der Engel, Halleluja, alles ist gut. Daniel wusste ja am Anfang gar nicht, wie lange er beten und fasten muss, bis der Engel kommt. Dass er nach 21 Tagen kam, das wissen wir. Er wusste es nicht, sondern er hat sich hingegeben und er ist einfach dran geblieben. Er hat nicht nach einem Tag wieder aufgehört, sondern er hat einfach weiter gefastet, sich weiter hingegeben und nach 21 Tagen eben kam der Engel. Und deswegen machen wir bis heute immer noch 21 Tage Gebetsfasten. Ich meine, es könnten auch 23 Tage sein und 25, oder 25, das ist für Gott letztendlich nicht das Entscheidende. Wir halten uns da halt an, oder wir nehmen das halt da aus der Bibel raus, diese 21, aber es ist nicht eine magische Zahl, sondern Daniel hat sich, sondern das Entscheidende war, weißt du, das Entscheidende war nicht die 21 Tage, sondern das Entscheidende war die Hingabe. Sag nochmal Hingabe. Halleluja. Hingabe bringt Durchbruch. Warum bringt Hingabe Durchbruch? Ich habe mal drüber nachgedacht. Weißt du, die Sache ist ganz einfach die, wenn du dich Gott hingibst, wenn du dich entscheidest, dich Gott hinzugeben, und ich gehe gleich noch ein bisschen näher drauf ein, wenn du dich entscheidest, Gott hinzugeben, dann entscheidest du dich letztendlich dafür, dich ihm unterzuordnen, vor ihm zu kapitulieren, sozusagen. Amen. Und sozusagen, du entscheidest dich, ganz und gar dafür, dich von ihm abhängig zu machen. Und das bewirkt tatsächlich, weißt du, das ist der Schlüssel, wie tatsächlich Glaube überhaupt erst in unserem Herzenraum finden kann. Es ist nicht umsonst, dass Paulus gesagt hat, er hat unter den Nationen gepredigt das Evangelium zum Glaubensgehorsam. Also manchmal denken Leute, Glauben kann man dadurch bekommen, indem man einfach nur lange genug bestimmte Bibelverse proklamiert. Und weißt du, Bibelverse proklamieren ist ein Teil davon, um zu Glauben zu kommen, weil der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Aber weißt du, du kannst die Bibelverse plappern oder aber du kannst dich mit dem Wort Gottes verbinden in einer Haltung der Hingabe, in einer Haltung des Gehorsams, in einer Haltung, wo du sagst, jawohl, ich gebe mich Gott hin. Weißt du, ganz egal, ob du momentan dich gesegnet fühlst in deinem Leben, weißt du, dann solltest du dich unbedingt Gott hingeben. Schon allein aus Dankbarkeit solltest du dich Gott hingeben. Amen. Du sollst sagen, jawohl, Herr, umso mehr, ich bin so gesegnet, umso mehr gebe ich mich dir hin, umso mehr will ich dir gehorsam sein, umso mehr will ich tun, was du sagst, umso mehr will ich dir zur Verfügung stehen. Oder vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, oh, da ist Widerstand auf allen Seiten, an allen Fronten werde ich belagert, an allen Fronten werde ich angegriffen, ich brauche einen Durchbruch, hier oder da, körperlich, seelisch, was weiß ich, finanziell, geistlich, beziehungsmäßig, wo auch immer, du brauchst einen Durchbruch. Weißt du, auch dann ist der Schlüssel, dass du dich Gott hingibst und dass du sagst, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst, indem du loslässt. Weißt du, manchmal sind wir so fixiert, Hingabe heißt loslassen. Manchmal sind wir so fixiert auf unser Problem. Manchmal sind wir so fixiert auf das, was wir brauchen. Aber weißt du, was wir als allererstes brauchen? Ihn. Amen. Als allererstes brauchst du Jesus. Als allererstes brauchst du seine Gegenwart in deinem Leben. Als allererstes brauchst du seine Nähe. Als allererstes brauchst du es, dass er mit dir ist. Das ist das Wichtigste, was du brauchst. Aber wir fixieren uns oft. Weißt du, wir haben irgendeinen Angriff, was weiß ich, nehmen wir es jetzt mal körperlich, weil wir spezifischer mit Heilung heute sind. Du hast irgendeinen körperlichen Angriff und dann neigen wir dazu, uns auf dieses körperliche Problem zu fixieren und zu sagen, okay, da brauche ich jetzt einen Durchbruch und da proklamiere ich jetzt das Wort. Und da mache ich jetzt alles, damit ich gesund werde und da gehe ich zum Arzt oder was auch immer. Wir fixieren uns auf das Problem und, weißt du, und das Wort zu proklamieren und Heilung in Anspruch zu nehmen durch das Wort ist alles wichtig. Aber weißt du, ich glaube, ein Schlüssel zum Durchbruch, gerade dann, wenn der Widerstand besonders hartnäckig ist, ist einfach mal zu sagen, Herr, ich gebe mich dir hin, ganz egal was ist, ganz egal wie momentan meine Umstände sind, ganz egal wie momentan meine Situation ist, ich gebe mich dir hin und ich vertraue dir und ich brauche dich mehr als alles andere. Ich brauche dein Angesicht noch mehr als deine Segnungen. Amen. Das ist ein Schlüssel. Ich sage, das ist ein Schlüssel für Durchbruch. Weil auf geheimnisvolle Art und Weise, in dem Moment, wo du an diesen Punkt kommst, wo du dich wirklich Gott auslieferst, wo du wirklich auch sagst, Herr, auch mit all dem, vielleicht hast du irgendetwas, einen Wunsch gehabt oder eine Vision oder irgendetwas, dich nach was ausgestreckt und es ist nicht so gekommen, wie du dir vorgestellt hast. Weißt du, du hast immer zwei Möglichkeiten zu reagieren. Das eine ist, du kannst sagen, okay, gut, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, ob ich das alles so mit dem Wort Gottes und mit dem Evangelium und mit Jesus und so weiter alles so eins zu eins nehmen kann, weil das ist ja hier nicht passiert und das ist ja da nicht passiert. Verstehst du? Oder aber du hast die Entscheidung zu sagen, und ich gebe mich umso mehr Jesus hin und ich sage, Herr, hier hast du mich und ganz egal, ob das in meinem Leben passiert oder ob das nicht in meinem Leben passiert, aber hier hast du mein Leben. Amen. Und weißt du was? Das setzt neuen Glauben frei. Das setzt neuen Glauben frei. Glaube ist nicht ein mentales Ding, sondern jemand hat mal gesagt, Glaube kommt durch Kapitulation. Amen. Glaube kommt durch Kapitulation. Glaube beginnt an dem Moment, wo du kapitulierst. Also ich konnte gar nicht an Gott glauben, bevor ich nicht kapituliert hatte. Ich war Atheist, mehr oder weniger. Vielleicht Agnostiker, keine Ahnung, wie auch immer du es bezeichnen willst. Auf jeden Fall habe ich nicht geglaubt, dass Gott real in mein Leben eingreifen kann. Bis zu dem Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste und kapituliert habe. Und gesagt habe, Herr, wenn es dich doch gibt, dann komm in mein Leben und dann tu was. Da habe ich kapituliert. Das war wie meine letzte Möglichkeit. Ich hatte es in der Philosophie versucht, ich hatte es in der Psychologie versucht, ich hatte es in der Esoterik versucht. Nichts hat geholfen. Und wie sozusagen zum Schluss kam ich und sagte, Herr, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Da habe ich kapituliert. Da habe ich gesagt, okay, ich weiß nicht mehr weiter. Und an dem Moment kam Glauben. Weißt du, Glaube kommt durch Kapitulation. Hingabe ist in ihrem Kern nichts anderes als Kapitulation vor Gott. Da beginnt eigentlich erst Nachfolge Jesu. Da beginnt erst Nachfolge Jesu. Weißt du, es gibt viele Menschen, die sich Christen nennen, aber es gibt nur relativ wenig, die Jesus wirklich nachfolgen. Die ihm wirklich nachfolgen. Weil wirkliche Nachfolge heißt, Jesus hat gesagt, wer sein Leben zu gewinnen versucht, der wird es verlieren. Verstehst du, wer nur dem Segen nachjagt, der wird ihn am Ende verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, also wer es loslässt, wer sich hingibt, bedingungslos, verstehst du? Bedingungslos Gott hingibt, der wird das Leben gewinnen. Oi, oi, oi, oi. Wie von euch wollen das Leben gewinnen? Im Leben ist alles drin. Alles. Halleluja. Halleluja. Weißt du, Paulus ist ein starkes Beispiel. Paulus war ein Mann, den Gott vielleicht wie keinen anderen bisher in der Kirchengeschichte gebraucht hat. Immerhin sind wesentliche Teile des Neuen Testaments von ihm geschrieben. Und Paulus war ein Mann, der, um es mal gelinde zu sagen, mit extrem vielen, oder ich nehme die andere Bibel, mit extrem vielen Widerständen konfrontiert war. Amen. Paulus, ich hab das mal so studiert, weißt du, einfach, das macht dich mal zwischendurch mal so nüchtern, ja, wenn du einfach mal liest, wo Paulus so alles durchgegangen ist. Er hat so ein paar Listen gemacht. Immer mal wieder hat er gemeint, es ist notwendig, dass einfach insbesondere den Korinthern und den Philippern, hat er so Listen gegeben, was er so erlebt hat. Weißt du? Und wenn du schaust, 2. Korinther 6, Vers 3, da sagt er, wir versuchen uns so zu verhalten, dass die Arbeit für Gott nicht in Verruf gerät. In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Mit anderen Worten, in allem, was wir tun, geben wir uns Gott hin, weil das heißt es, Diener Gottes zu sein. Wir geben uns Gott hin, in allem, weißt du? Gesegnet, geben wir uns Gott hin. Mit Schwierigkeiten konfrontiert, geben wir uns Gott hin. Amen. Und dann zählt er auf, die Schwierigkeiten, die er hatte. Er sagt, geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir haben uns bewiesen durch unseren guten Lebenswandel, unsere Einsicht, unsere Geduld, unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zuverlässig haben wir die Wahrheit gepredigt und Gottes Kraft wirkt in uns. Unsere einzige Waffe zum Angriff wie zur Verteidigung ist Gerechtigkeit. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch sie schimpfen uns Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tod nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Halleluja. Amen. Und 2. Korinther, ist ganz still im Raum, ich weiß, Halleluja. Wenn du solche Texte liest, dann wird es ganz still im Raum. 2. Korinther 11, aber es ist die Bibel, oder? Amen, sag mal, es ist die Bibel. Halleluja. 2. Korinther 11, 23, das finde ich auch stark. Da sagt er, sie sagen, sie dienen Christus. Er spricht von denen, die sich als Apostel ausgaben, aber keine waren. Sie sagen, sie dienen Christus, sagt er. Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, unzählige Male ausgepeitscht, war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen. Ich war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde, auf stürmischer See, durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, aber es nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Amen. Und weißt du, warum lese ich das vor? Nicht, weil ich dir jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen machen will, weil du noch keinen Schiffbruch erlitten hast oder weil du noch nicht ausgepeitscht worden bist. Sondern ganz einfach, weil ich dir zeigen möchte, auf all diese Dinge, weißt du, du kannst noch mehr Listen finden in der Bibel. In 2. Korinther 1 siehst du sogar, da schreibt Paulus von einer Situation, wo er sagte, dass wir sogar am Leben verzweifelten, sagte er. Er sagt, wir dachten, dass wir jetzt tatsächlich, dass wir es nicht mehr schaffen, dass wir sterben. Wir dachten es, aber Gott hat uns nochmal Gnade gegeben. An einer anderen Stelle schreibt er, dass sein engster Mitarbeiter Epaphroditus durch den Dienst einfach am Herrn so krank wurde, dass er beinahe gestorben wäre. Aber Gott hat ihn dann aufgerichtet, um ihm Gnade zu geben und so weiter. Er schreibt einfach alle diese Dinge auf. Aber weißt du, das Entscheidende ist, auf alle diese Dinge reagierte Paulus immer mit umso entschiedener Hingabe an Jesus. Amen. Das ist der entscheidende Punkt. Philipper 3, da kannst du es sehen, da schreibt er darüber. Das ist der entscheidende Punkt. Weißt du, egal was in seinem Leben war, Segen oder Unsegen, also Schwierigkeiten, gesegnet bist du immer durch Jesus. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Aber manchmal hast du Schwierigkeiten, manchmal hast du Widerstände, wie auch immer. Aber weißt du, er sagte, egal was, früher hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie alle als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Amen. Also das ist Hingabe. Er wollte Jesus kennen, mehr als alles andere. Er sagt, ich habe alles andere verloren und ich betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Halleluja. Wow. Er sagt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Amen. Mit anderen Worten, weißt du, du kannst es sehen, auf jede Situation, weißt du, Paulus hätte tausendmal die Möglichkeit gehabt zu sagen, Herr, das ist jetzt aber zu viel, jetzt will ich nicht mehr. Amen. Das wollte ich dir einfach nur zeigen anhand dieser Listen. Er hatte tausendmal die Möglichkeit gehabt. Weißt du, ich meine, auf dem Meer treibend einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Halleluja, da hat er wahrscheinlich gesagt, Herr, warum tust du nicht an mir das Wunder und lässt mich auf dem Wasser gehen, so wie Jesus auf dem Wasser gegangen ist? Hätte Gott auch machen können, aber er ließ ihn eine Nacht und einen Tag auf dem Meer treiben. Er hätte rebellieren können, verstehst du? Er hätte entmutigt sein können. Er hätte einfach sagen können, okay, von diesem Gott bleibe ich lieber ein bisschen fern, weil der bringt mich nur in Schwierigkeiten. Naja, viele Dinge hat ja Paulus erlebt, weil er für Gott gegangen ist. Es war ja nicht so. Ich meine, hätte er nicht das Evangelium beispielsweise in Ephesus oder Thessaloniki oder wo auch immer gepredigt, dann wäre er nicht so oft gesteinigt worden, dann wäre er nicht ausgepeitscht worden, dann wäre er nicht ins Gefängnis geworfen worden. Alle diese Dinge wären ja nicht passiert, wenn er nicht das Evangelium verkündet hätte. Also er hätte allen Grund gehabt zu sagen, Herr, jetzt ist aber mal langsam Ruhestand dran. Amen. Also es ist wichtig auch, also der Ruhestand ist eine moderne Erfindung. Aber weißt du, auch wenn du in Ruhestand gehst, was deinen weltlichen Job angeht, dann heißt es nicht, dass du aufhörst, dich Gott hinzugeben. Und das ist eine tägliche Entscheidung. Und ohne diese Entscheidung kann Glaube nicht in deinem Leben fließen. Und ohne diese Entscheidung gibt es keine weiteren Durchbrüche mehr in deinem Leben. Weil Hingabe bewirkt Durchbruch. Und es kann sein, vielleicht hast du ja, vielleicht hast du tatsächlich an irgendetwas Anstoß genommen in deinem Leben. Verstehst du? Irgendwo Anstoß genommen. Es kann an Menschen sein, es kann aber auch an Gott sein. Es kann an Umständen sein. Du hast irgendwo Anstoß genommen. Und jetzt ist deine Hingabe einfach ist wie auf einem anderen Level, als sie mal war. Weißt du, dann ist jetzt die allerhöchste Zeit, dass du dich neu entscheidest und sagst, Herr, wie nie zuvor und umso mehr gebe ich mich dir hin. Amen. Umso mehr bete ich dich an. Umso mehr liebe ich dich. Umso mehr mache ich dich groß. Also ein anderes Beispiel in der Bibel ist Hiob. Und Hiob ist ja nicht in allem unbedingt ein Vorbild für uns. Aber was ganz interessant ist, ganz am Anfang, als der Teufel ihn geschlagen hat und er seine ganzen Töchter verloren hat und all das, was er hatte, verloren hat, da heißt es, als es passiert ist, da wurde ihm diese Nachricht gebracht, dass, ich glaube, es war irgendein Sturmwind, der gegen das Haus von seinen Kindern kam und dann ist das Haus eingestürzt und dann sind die alle gestorben und so weiter. Und dann einer hat es ihm dann berichtet, das war der Einzige, der übrig geblieben war. Und dann heißt es in Hiob 1, Vers 20, als er diese Nachricht hörte, heißt es, da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und klagte an. Nein, und betete an. Er betete Gott an. Und es heißt, Vers 22 heißt es, bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Das heißt, mit anderen Worten, auf den Schlag, der ihn getroffen hatte, reagierte er mit Hingabe. Hiob hat es dann nicht ganz durchgehalten, das sehen wir dann. Deswegen habe ich gesagt, er ist nicht in allem unser Vorbild. Er hat dann doch angefangen, später hat er dann doch angefangen zu rechten und zu klagen und so weiter. Aber das Interessante ist, das Wort sagt ja auch, auf das Ende von Hiob sollen wir achten. Am Ende der ganzen Geschichte, nach den ganzen Diskussionen mit seinen Freunden und so weiter, am Ende hat er dann eingesehen, dass er wieder zurückkommen muss zu dieser Haltung, die er am Anfang eingenommen hat. Er hat nämlich dann gesagt, am Ende, er hat gesagt, ich habe erkannt, zu Gott hat er gesagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? Und dann sagt er, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Das heißt, mit anderen Worten, am Ende hat Hiob sich Gott neu hingegeben. Und weißt du, das ist Interessante ist, das war genau der Punkt, das ist ja das letzte Kapitel von Hiob. Das heißt, und es geschah, nachdem diese Worte geredet waren und so weiter, heißt es dann weiter, der Herr wendete das Geschick Hiobs und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Das heißt, am Ende war er doppelt so reich wie am Anfang. Am Ende war Durchbruch da, sag mal Durchbruch. Am Ende war der Durchbruch da. Weißt du, am Ende ist der Durchbruch da in deiner körperlichen Situation. Am Ende ist der Durchbruch da in deiner seelischen Situation. Am Ende ist der Durchbruch da in deiner finanziellen oder zwischenmenschlichen oder wie auch immer Situation. Am Ende ist der Durchbruch da. Aber der Schlüssel liegt tatsächlich darin. Dazwischen gibt es etwas, was wichtig ist, was ein Schlüssel ist. Und das ist Hingabe. Amen. Das ist diese Entscheidung, dich Gott hinzugeben. Und zu sagen, Herr, ich gehöre dir. Ich lasse los, weißt du? Ich weiß, hier sind viele, auch die über Livestream zuschauen, aber auch hier im Raum, viele, die unterschiedliche Nöte haben und du bist vielleicht gekommen, damit dieser Not begegnet wird. Und weißt du, Gott will deiner Not begegnen. So wie er Hiob nichts Negatives wollte, sondern er wollte Hiob segnen. Er wollte ihn sogar doppelt so sehr segnen. Er wollte ihn auf eine neue Ebene führen des Segens. Aber weißt du, manchmal ist es so, manchmal, ich sage nicht immer, das ist immer der Schlüssel, aber manchmal ist es so, bevor dieser Durchbruch kommen kann, ist manchmal aber wichtig, dass Gott ganz neu sieht die Hingabe unseres Herzens. Worum geht es dir? Geht es dir darum, einfach in erster Linie gesegnet zu sein? Geht es dir darum, irgendwie einfach ein angenehmes Leben zu haben, Probleme los zu sein? Oder geht es dir darum, ihn zu erkennen? So wie Paulus gesagt hat, ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden. Geht es dir darum, ihn zu erkennen? Und weißt du, wenn es darum geht, ihn zu erkennen, also dann kann Gott alles tun in deinem Leben. alles. Weißt du, dem Glaubenden, sagt Jesus, ist alles möglich. In dem Moment, wo Glaube, und Glaube kommt durch Hingabe, ich habe es schon gesagt, Glaube kommt erst wirklich durch Kapitulation. Aber in dem Moment, wo Glaube da ist, ist alles möglich. Ohne Glaube, Hebräer 11,6, ist was möglich? Nichts. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber dem Glaubenden ist alles möglich. Das heißt, alles ist möglich in dem Moment, wo du dich Gott hingibst und dieser Glaube in dein Herz fließen kann. Und heute Morgen möchte ich diesen Glauben in dein Herz fließen lassen. Und zum Schluss möchte ich dich einfach nochmal hinweisen auf Jesus, weil er ist tatsächlich das größte Vorbild der Hingabe, das du dir nur denken kannst. Er ist das größte Vorbild der bedingungslosen Hingabe an den Willen des Vaters. Er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das war die ultimative Hingabe. Und Paulus sagt, ich habe es letzte Woche auch schon vorgelesen, diese Stelle, aber ich lese sie nochmal vor, weil sie so zentral ist, einfach um wirklich zu verstehen, was Demut ist, was Hingabe ist und wer Jesus ist. Ja? Hör gut zu. Halleluja. Seid ihr da? Ich weiß, bei solchen Botschaften wird es immer stiller. Halleluja, preis den Herrn. Aber am Ende ist Durchbruch. Aber Philipper 2, Vers 2 heißt es von Jesus, er machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum, sag mal darum, darum hat Gott ihn auch erhoben oder hoch erhoben. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Weißt du, dem Demütigen, Jakobus 4,10 sagt, demütigt euch vor Gott und er wird euch erhöhen. Amen. Demut, Hingabe an Gott bewirkt Erhöhung. Willst du erhöht werden von Gott oder willst du erhöht werden von Menschen? Sagt er, wenn du erhöht werden willst von Menschen oder vielleicht durch deine eigene Kraft, dann wirst du deine Erhöhung nachher durch deine eigene Kraft aufrechterhalten müssen. Und dann wird dein Leben sehr schnell sehr anstrengend werden. Aber wenn du dich von Gott erhöhen lässt, dann kann er dich auch da halten, wohin er dich erhöht hat. Amen. Der Schlüssel ist, demütigt euch vor ihm. Und er wird euch erhöhen. Also, ich will von Gott erhöht werden. Ich will Durchbruch von Gott. Amen. Ich will nicht von Menschen erhöht werden oder von Menschen irgendwas haben und auch nicht durch meine eigene Kraft, dass ich am Ende sagen kann, ja, durch meine eigene Hände Arbeit, durch meine eigene Schlauheit, durch was weiß ich was. Nein. Also entweder ist die Hand Gottes auf meinem Leben und auf deinem Leben oder sie ist es nicht. Wie stellst du sicher, dass die Hand Gottes auf deinem Leben bleibt? Indem du dich ihm hingibst. Amen. Hingabe setzt Gunst frei. Den Stolzen, heißt es, 1. Petrus 5,5, widersteht Gott, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Halleluja. Jesus hat sich gedemütigt und deswegen heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und er hat ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Also seine Hingabe für uns am Kreuz hat den ultimativen Durchbruch bewirkt. Kannst du schon sehen, oder? Die Tatsache, dass du überhaupt erlöst sein kannst, die Tatsache, dass du nicht in ewiger Verdammnis und ewiger Finsternis leben musst, hast du allein seiner Hingabe zu verdanken. Amen. Nichts anderes. Nicht deiner Frömmigkeit, nicht deinen guten Werken, nichts. Du hast es allein seiner Hingabe zu verdanken. Allein der Tatsache, dass er sich für dich hingegeben hat. Allein dem hast du es zu verdanken. Schau ihn an, wie er sich für dich hingegeben hat am Kreuz. Schließ mal deine Augen. Sieh einfach mal den Gekreuzigten. Also tatsächlich ist so, als Jesus am Kreuz hing, sagt Jesaja, das sah er gar nicht mehr aus wie ein Mensch. Er war so zerstört durch die Folterungen. Er war so entstellt durch die Folterungen, dass er gar nicht mehr aussah wie ein Mensch. Aber er hat sich hingegeben. Und deswegen wurde er nicht bitter. Und er hat nicht am Kreuz seine Feinde verflucht, sondern er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er blieb demütig bis zum Schluss. Er blieb dem Vater vollkommen hingegeben bis zum Schluss. Er hat sich noch um seine Mutter gekümmert am Kreuz. Er hat in Liebe für sie gesorgt, noch am Kreuz. Also das war Hingabe. Das war Hingabe. Er ist uns zum Vorbild geworden. Er ist uns zum Erlöser geworden. Ohne seine Hingabe, ich habe es gerade gesagt, ohne seine Hingabe gäbe es keine Erlösung. Und gleichzeitig hat er uns ein Vorbild gegeben auch dadurch. Nicht, dass du nochmal dieses selbe Kreuz durchmachen musst, das er durchgemacht hat, das kannst du gar nicht. Sondern das ist ein für alle Mal für dich vollbracht. Aber er gibt dir ein Beispiel für das, was Hingabe heißt. Er ist dir vorangegangen. Und jetzt will er einfach von dir, weißt du, er will nicht, dass du sagst, ja, Herr, ich bin bereit, für dich ans Kreuz zu gehen oder irgend solche Dinge. Oder ja, Herr, ich will auch Schiffbruch erleiden wie Paulus oder ausgepeitscht werden oder sonst irgendwas. Weißt du, wir sollen nicht nach diesen Dingen streben. Sie kommen auch nicht von Gott. Versteh mich da überhaupt nicht falsch. Diese ganzen Dinge kommen nicht von Gott. Paulus hat gesagt, es ist der Engel Satans, der mich schlägt. Ja? Es war der Engel des Teufels, es war ein teuflischer Geist, der Paulus verfolgt hat. Natürlich, nicht Gott. Ja? Und trotzdem sind all diese Dinge für uns Gelegenheiten. Entweder näher zu Gott zu kommen oder weiter weg von ihm zu kommen. Entweder tiefer zu gehen mit ihm in der Hingabe oder zurückzugehen. Und Nachfolge heißt tatsächlich, dass es immer tiefer geht bei dir. Immer tiefer. Also dass Gott diese Hingabe immer tiefer wird. Und das Ergebnis von Hingabe ist immer Durchbruch. Das Ergebnis von Hingabe ist immer Glaube. Das Ergebnis von Hingabe ist immer ein neues Leben. Ja, Sprüche 22,4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Halleluja. Halleluja. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass das Letzte, was eigentlich noch tatsächlich den Durchbruch in dein Wunder oder in deine Heilung hindert, dass das Letzte tatsächlich dieser Punkt noch ist. Du hast vielleicht alles gemacht, du hast bekannt, du hast proklamiert, du hast gebetet, du hast für dich beten lassen und so weiter. Und am Ende des Tages ist tatsächlich das der einzige Punkt, der im Raum stehen bleibt. Und weißt du, es ist so, Gott heilt manchmal Menschen, die kennen ihn noch gar nicht. Leute, die haben überhaupt keine Ahnung, was überhaupt Hingabe an Jesus ist und Gott heilt sie, verstehst du? Aber gerade an die vielleicht schon länger gläubig sind, legt er einen anderen Maßstab manchmal. Und er will tatsächlich, dass wir diesen Lebensstil kultivieren. Amen. Diesen Lebensstil der Hingabe. Ob du gesegnet bist gerade oder ob du mit Umständen zu kämpfen hast gerade, wie auch immer, er will, dass wir diesen Lebensstil der Hingabe kultivieren. Und manchmal ist tatsächlich dieser Punkt das letzte Hindernis. Da, in dem Moment, wo du loslässt, in dem Moment, wo du dich da Gott hingibst, in dem Moment, wo du sagst, Herr, ja, 1. Petrus 5, Vers 5, den Stolzen widersteht Gott, den Demütigen schenkt er Gnade, heißt es Vers 6, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, mit anderen Worten, indem ihr loslasst. Indem ihr alles auf ihn werft, indem ihr euch ihm hingebt und sagt, bedingungslos, ganz egal, was ist in meinem Leben, ich gebe mich dir hin, Herr. So wirfst du deine Sorgen auf ihn und er sorgt für dich. Halleluja. Er sorgt für dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst heute Morgen, Herr. Ich danke dir für deinen Geist, der jetzt hier ist. Ich danke dir für deinen Geist, der brütet, Herr, ja? Wirklich in die Tiefe geht. Nicht der uns niederdrückt oder so irgendetwas, sondern der uns wirklich aufrichtet, aber der uns gleichzeitig zeigt, jawohl, darauf kommt es an. Der uns zeigt, worauf es wirklich ankommt. Halleluja. Er uns zeigt, wie Glaube tatsächlich dauerhaft in unserem Leben fließen kann und wirken kann. Glaube auch für Wunder, Glaube für Heilung, Herr. Herr, der Schlüssel ist tatsächlich Hingabe. Der Schlüssel ist Hingabe und heute Morgen, Herr, entscheiden wir uns ganz neu. Wir entscheiden uns ganz neu. Weißt du, wenn du gesegnet bist, dann entscheide dich ganz neu, heute Morgen. Sag einfach mal, angesichts von Segen in meinem Leben, bekenne ich heute vor dir, Jesus, ich brauche dich mehr als alles andere. Ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben mehr als alles andere. Mehr als deinen Segen brauche ich deine Gegenwart. Und deswegen gebe ich mich dir hin. Vollkommen. Ich gebe mich dir hin und deinen Plänen für mein Leben und für das Leben derer, für die du mich gesetzt hast. Ich gebe mich dir hin. Also das war auch ein Schlüssel für Paulus. Er sagte, als er im Gefängnis war, sagte er zu den Philippern und sagte, hey, die Tatsache, dass ich jetzt für Jesus leiden muss hier im Gefängnis, hat bewirkt, weil ich darin standhaft geblieben bin, weil ich mich da hingegeben habe, weil ich mich da nicht habe rausbringen lassen, sondern weil ich mich hingegeben habe, hat es bewirkt, dass umso mehr Menschen freimütig von Jesus erzählen. Kannst nachlesen, Philipper 1. Umso mehr Furchtlosigkeit ist über die Gemeinde gekommen. Umso mehr Segen ist über die Gemeinde gekommen. Also Paulus hat es gesehen, weißt du, du lebst nicht nur für dich selber. Es geht nicht nur um dich, sondern du bist gesetzt, damit andere Menschen gesegnet sind. Du kannst dich dem nicht einfach entziehen. Du gehst nicht einfach nur so deine einsame Straße, verstehst du? Ja, okay, ich und mein Segen. Der Herr und ich, er segnet mich. Halleluja. Amen. Sondern du bist gesetzt, verstehst du? Du bist gesetzt in deiner Familie. Du bist gesetzt in deiner Firma vielleicht. Du bist gesetzt in deiner Gemeinde. Du bist gesetzt zum Segen für andere Menschen. Und damit bist du tatsächlich auch gesetzt in Verantwortung. So wie du dich hingibst, wird es Frucht bringen um dich herum. Und so wie du dich um dich selber drehst, so wird es auch Frucht bringen um dich herum. Aber das wird keine gute Frucht sein. Die Frucht der Hingabe ist Leben. Amen. Die Frucht der Hingabe ist Durchbruch. Also denk nie, weißt du, dass es nur um dich selber geht. Wenn du Entscheidungen zu treffen hast in deinem Leben, vielleicht bist du hier und du hast gerade wirklich gerade zu kämpfen, du struggles vielleicht gerade wirklich mit Rebellion gegen Gott, weil einfach bestimmte Dinge in deinem Leben nicht so gelaufen sind oder weil du einfach an bestimmten Punkten noch keinen Durchbruch hast, weil sich Dinge lang hinziehen. Vielleicht hast du zu kämpfen mit Rebellion gegen Gott oder mit Entmutigung oder mit Depression oder was auch immer. Weißt du, mach dir bewusst, dein Durchbruch ist nicht nur wichtig für dich, sondern er ist auch wichtig für andere Menschen um dich herum. Du bist gesetzt, ein Segen zu sein, verstehst du? So wie du dich jetzt entscheidest, verstehst du, in dieser Situation, ob du dich entscheidest, dieser Rebellion weiter Raum zu geben, dieser Entmutigung, dieser Niedergeschlagenheit oder was auch immer, weiter Raum zu gehen, ob du dich dafür entscheidest oder ob du dich dafür entscheidest, dich Gott neu hinzugeben von ganzem Herzen, entscheidet nicht nur über dein Leben, sondern auch über das Leben von anderen Menschen. Paulus war sich dessen bewusst. Deswegen hat er auch gesagt, ja, wenn es nach mir ginge, dann würde ich am liebsten gleich zum Herrn gehen. Das wäre das Allerbeste. Ich habe Lust abzuscheiden, heißt es so schön in der Elberfelder Übersetzung. Amen. Aber er hat gleichzeitig gesagt, um euretwillen ist es besser, dass ich bleibe. Weil solange ich noch hier bin, habe ich Frucht der Arbeit, sagt er, unter euch. Und ich kann euch weiter ermutigen. Und deswegen hat er gesagt, bleibe ich noch. Damals, später ist er dann irgendwann gegangen, aber da ist er noch geblieben. Amen. Er war sich dessen bewusst. Verstehst du, es geht auch um andere. Es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, ob du zu einem Kanal wirst für das Wirken Gottes in deinem Leben und um dein Leben herum oder ob du zu einem Kanal wirst für Bitterkeit, Ablehnung, Rebellion, was auch immer, Zweifel, Unglaube oder was auch immer die anderen Dinge sind. Das ist die entscheidende Frage. Für was? Oder Lauheit auch. Ja? Für was wirst du zu einem Kanal? Selbstsüchtigkeit. Für was wirst du zu einem Kanal? Halleluja. Deswegen einfach, auch wenn du gerade vielleicht ganz schwierige Umstände hast, ich möchte dich einfach heute Morgen wirklich herausfordern. Ja, manchmal ist es wirklich schwierig, angesichts von so schwierigen Dingen und Nöten und Ängsten, vielleicht durch die du gegangen bist, wirklich trotzdem zu sagen, und Herr, ich gebe mich dir hin von ganzem Herzen. Ich vertraue dir. Alle meine Sorgen werfe ich auf dich. Ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes. Halleluja. Und er wird dich erhöhen. Halleluja. Aber jetzt ist der Moment der Hingabe. Jetzt sind wir einfach in diesem Raum der Hingabe. Halleluja. Ja, wenn du das möchtest, sprich mir einfach folgendes Gebet nach. Sag einfach, Herr Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Danke, dass du zu mir gesprochen hast. Der Geist und die Braut, sie sprechen. Komm. Und ich habe es gehört. Und ich komme. Und Herr, angesichts von guten Umständen und angesichts von schlechten Umständen gebe ich mich heute Morgen dir hin. Vergib mir, wo ich in irgendeiner Form Anstoß genommen habe an meiner Situation, an anderen Menschen oder auch an dir. Vergib mir, ich kehre heute um. Und ich gebe mich ganz neu dir hin. Gerade jetzt. So wie Jesus sich hingegeben hat. Gebe ich mich hin. Hier ist mein Leben. Mach du mit meinem Leben, was du möchtest. Oh, danke, Jesus. Oh, es ist wie ein Wohlgeruch, der aufsteigt in dem Moment. Weißt du, aus Herzen, die das wirklich gemeint haben, aus Herzen, die das nicht nur nachgesprochen, sondern wirklich gemeint haben, da steigt ein Wohlgeruch auf zum Himmel. Das ist ein Wohlgeruch, der aufsteigt. Und weißt du, dieser Wohlgeruch entmachtet dämonische Mächte. Entmachtet dämonische Widerstände, entmachtet dämonische Hindernisse, entmachtet Ängste, entmachtet Sorgen, entmachtet Nöte und entmachtet auch Krankheit. Dieser Wohlgeruch bewirkt Durchbruch. Dieser Wohlgeruch bewirkt, dass welcher Fürst auch immer widerstanden hat. Damals war es der Fürst von Persien bei Daniel. Aber was auch immer es gewesen sein mag, was dir vielleicht widerstanden haben mag, was auch immer es gewesen sein mag, was den Durchbruch in deinem Leben verhindert haben mag, der Wohlgeruch der Hingabe entmachtet diesen Widerstand. Und so sage ich jetzt, Vater, in dem Namen Jesu Christi, erkläre ich hier vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt jeden dämonischen Widerstand gegen Söhne und Töchter Gottes, die sich dir hingegeben haben, jetzt für entmachtet, beendet und besiegt. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, es kommt zum Ende, jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Geist der Krankheit, ich schelte dich in dem Namen Jesu Christi. Geist der Schmerzen, Geist der körperlichen Leiden, in dem Namen Jesu Christi, ich schelte dich. Und ich befehle dir jetzt, von den Söhnen und Töchtern Gottes loszulassen und abzulassen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, ich schelte chronische Krankheiten in dem Namen Jesus. Ich gehe an, gerade jetzt, auch wenn dich das betrifft, kannst du einfach gerade das für dich nehmen. Ich schelte gerade jetzt Diabetes. Oh, in dem Namen Jesu Christi, ich schelte diesen dahinterstehenden Geist, ich schelte diese Macht, ich schelte diese Symptome, ich nehme Autorität darüber jetzt in dem Namen Jesu Christi und ich sage, es kommt jetzt zu Ende in deinem Leben, in Jesu Christi Namen. Oh, ich schelte in dem Namen Jesu Christi jeden Geist des Krebses, in Jesu Namen, wo er gegen dich gekommen ist, wo er versucht hat, dich zu zerstören, wo er versucht hat, in deinen Körper einzudringen, wo er versucht hat, deine Gedanken und deine Gefühle zu übernehmen, in dem Namen Jesu Christi. Ich schelte ihn jetzt und ich sage, weiche, komm raus aus den Söhnen und Töchtern Gottes jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jeder Geist von chronischer Krankheit, wie auch immer sie heißen mag, ALS, MS, ADHS, oder wie auch immer sie heißen mag, in Jesu Christi Namen. Ich binde sie jetzt in dem Namen Jesus. Entmachtet durch das Blut Jesu Christi. Oh, Vater, danke für die Hingabe deiner Kinder, Herr. Danke, dass diese Hingabe Durchbruch bewirkt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, was auch immer deine Krankheit, was auch immer dein körperliches Problem sein mag, das heißt, alle unsere Sorgen sollen wir auf ihn werfen. Und Matthäus 8, 17 heißt es, er selber trug unsere körperlichen Schwachheiten weg und nahm unsere Krankheiten fort. Also nimm einfach mal, gerade symbolisch, nimm einfach mal deine Krankheit oder dein Schmerz oder das Problem im Körper, das du vielleicht mitgebracht hast noch, nimm es einfach mal in deine Hände und sag einfach mal ganz bewusst, ich werfe es auf dich, Jesus. Also das ist Demut. Ich werfe es auf dich, Jesus. Ich lasse es los. Ich gebe es dir. Sorg du für mich. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Danke, Herr. Und Herr, dein Wort sagt, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So in dem Namen Jesu Christi setze ich jetzt deine heilende Kraft frei hier überall im Raum. Was auch immer dein Problem ist, gerade jetzt in Jesu Namen. Ich gehe an, Herr, gegen jede Form von Schmerz, Herr. Herr, Schmerzen in den Gelenken, Vater, in Jesu Namen. Ich schelte diesen Geist der Fibromyalgie im Körper. Jemand ist da, du wirst gerade jetzt berührt. Wirklich chronische Schmerzen, immer wieder an anderen Stellen. Ja, das bei jemand auch so wie so ein Geist von einem Wanderschmerz in Jesu Namen. Ich befehle dem jetzt, deinen Körper zu verlassen in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Streck einfach deine Hände aus. Halleluja. Lass einfach seine Gegenwart durch dich fließen. Die Kniegelenke kommen in die Ordnung Gottes gerade jetzt. Kniescheiben, die nicht an der richtigen Stellung waren, kommen. Ja, es ist wie so ein Poppen, dass diese Kniescheibe jetzt in die richtige Stellung kommt. In Jesu Namen. In Jesu Namen, da wo Knorpelmasse sich aufgelöst hat, da regeneriert sie sich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, gerade jetzt, in Jesu Namen. Lass es einfach reingehen in deinen Körper. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand hat ein Problem im Unterschenkel mit irgendwas Metallmäßiges ist da drin und dadurch hast du Probleme, Taubheit oder Schmerzen, einfach Probleme. Und gerade jetzt einfach ist es so, durch die Kraft Gottes wirst du gerade jetzt spüren, wie wenn es so beginnt zu wühlen, einfach in diesem Unterschenkel, wie so ein Wühlen, wie so Ameisen. Wow, das ist das Zeichen für seine heilende Kraft, das ist das Zeichen für seine kreative Kraft auch. Also Gott kann Metall auflösen und in Knochensubstanz verwandeln. Er ist ein kreativer Gott. Das sind kreative Wunder auch heute Morgen hier. Halleluja, Halleluja. Jemand ist hier und du leidest unter starken Schleiern über den Augen und irgendwie willst du dich nicht operieren lassen, was auch immer. Oder es geht nicht zu operieren. Auf jeden Fall ist so, das nervt dich unendlich. Sehr einfach wirklich, das ist eine Frau. Ja, es nervt dich unendlich, dass immer wieder diese Schleier da sind. Oh, streck dich aus, gerade jetzt ist seine heilende Kraft hier, um dich zu berühren. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, gerade jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Arthrose, Arthritis, in Jesu Namen, aus den Fingergelenken, weicht jetzt in dem Namen Jesu Christi. Karpaltunnelsyndrom aus dem Handgelenk, in Jesu Namen, öffnet sich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, seine heilende Kraft ist hier, seine heilende Kraft ist hier. Oh, seine heilende Kraft ist hier auch über Livestream. Zieh dir einfach diese heilende Kraft. Also auch wenn das Wort der Erkenntnis nicht speziell für dich ist, zieh dir einfach seine heilende Kraft. Sie ist da für jeden Einzelnen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Streck dich aus. Streck dich aus. Ich hatte noch gesehen einfach, ein Bild von einer Frau ist es und da ist es so, dass wirklich in deinem Unterleib sind verschiedene Dinge, die da nicht reingehören. Ich glaube mehrere Zysten oder auch Myome, einfach mehrere solche Dinge. Oh, und so wie Maria überschattet wurde von der Kraft des Heiligen Geistes und sie wurde schwanger, so setze ich frei jetzt über dir, dass du überschattet wirst von der Kraft des Heiligen Geistes. Und dass all diese Myome oder Zysten oder was auch immer es ist, diese Fibrosen, was auch immer es ist, dass es sich jetzt auflöst in dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, funktionelle Wunder im Bewegungsapparat. Bewegungseinschränkungen, Wirbelsäule. Wir sind, ich sehe gerade, sieben Personen sind hier heute Morgen und du hast eine verkrümmte Wirbelsäule. Du hast Skoliose in der Wirbelsäule, eine Art der Skoliose, eine Form der Verkrümmung. Wer sind die sieben Personen? Streck mal deine Hand aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier, 7. Okay. Halleluja. Streck deine Hand aus. Streck deine Hand aus. Halleluja. Weil da ist jetzt seine heilende, ausrichtende Kraft. Und sie geht jetzt durch deine Wirbelsäule, durch alle diese 7 oder da ist noch eine 8, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall mindestens 7. In Jesu Namen geht jetzt diese heilende Kraft durch. In Jesu Namen, jetzt. Wow. Puh. Bei einigen ist es so, dass du wie so ein Knacken spürst, wie so ein Aufrichter, dass sie wie deine Wirbelsäule gerade jetzt aufrichtet. Puh. Danke, Jesus, für dein kreatives Wunder. Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder, Bandscheiben, komm jetzt in die Ordnung Gottes. Oh, wiederhergestellt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jemand anders hat ein schweres Problem mit der Lendenwirbelsäule, Bandscheibe. In Jesu Namen, auch da. Du kannst jetzt einfach auch aufstehen, deine Hand auf die Stelle legen, weil auch da streckt sich das jetzt in dem Namen Jesus. Es streckt sich jetzt. Es ist wie wenn der Zwischenraum zwischen den Wirbeln größer wird jetzt. In dem Namen Jesus, deine Lendenwirbelsäule wird jetzt gestreckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Neuer Raum für die Bandscheibe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr, für deine kreative Kraft. Oh, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Die Frau, die diese Auflösung braucht von diesen Zysten und Myomen, ja, nimm das, du kannst es jetzt vielleicht nicht testen, aber nimm das jetzt im Glauben. Und wenn du das nächste Mal beim Arzt warst und er Ultraschall gemacht hat oder CT oder was auch immer, dann schick uns einfach den Nachherbericht, weil da ist Auflösungssalbung im Raum. Da ist Auflösungssalbung. Es sind noch andere Leute, die Auflösung brauchen. Auflösung von Knoten, Auflösung von Ganglionen, Auflösung von Tumoren, Auflösung von Dingen, die nicht in deinen Körper hineingehören, Vernarbungen, was auch immer es ist. Komm, streck deine Hand aus, wenn du eine Auflösung brauchst. In Jesu Christi Namen, gerade jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Empfang es jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt tu etwas Zweites. Leg einfach ganz schnell die Hand auf die Stelle, wo du die Auflösung brauchst. Leg die Hand auf die Stelle. Lass die Kraft Gottes rein. Lass die Kraft Gottes rein. Lass die Kraft Gottes rein. Lass die Kraft Gottes rein. Lass die Kraft Gottes rein. Ja. Ja. Ja. Halleluja. In Jesu Namen. Und jetzt nimm die Hand weg. Halleluja. Und wenn es etwas war, was du äußerlich tasten kannst, dann leg jetzt nochmal die Hand drauf und schau, was sich verändert hat. Leg jetzt nochmal die Hand drauf und schau, was sich verändert hat. Die Knoten in der Schilddrüse oder im Bauch oder wo auch immer, unter der Achsel, keine Ahnung. In Jesu Namen, schau, was sich verändert hat. Schau, wie es kleiner geworden ist, wie es geschrumpft ist oder wie es schon ganz weg ist. Halte einfach Ausschau nach dem Wunder. Test es, tu es einfach gerade jetzt. Wir sind in diesem Raum der Wunder. Wir sind in diesem Raum des Geistes. Bei jemandem ist die Schilddrüse am Schrumpfen. Die war vergrößert und die ist jetzt am Schrumpfen in Jesu Namen. Bei anderen sind es Knoten, die sich auflösen. Bei anderen sind es vielleicht Ganglione oder Überbeine, was auch immer. Oder Hallux. Das letzte Mal hat mir, glaube ich, jemand, der bezeugt, dass Hallux sich aufgelöst hat an seinem Fuß, an beiden Seiten. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Check es einfach, wenn du es checken kannst, gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jemand ist da und du hast Magenschmerzen, starke Magenschmerzen, gerade jetzt akut. Und gerade in dem Moment, wo ich es jetzt anspreche, wo ich gesagt habe, Magenschmerzen, ist es wie so, wie wenn es in dem Moment stärker geworden wäre. Es manifestiert sich. Und ich sage jetzt im Namen Jesus, komm raus. Schmerz, komm raus. Komm raus aus diesem Magen. Komm jetzt raus, vollständig. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Oh, das sind schon so viele Wunder im Raum. Auch viele Dinge, die ich gar nicht angesprochen habe. Viele Dinge, für die ich gar nicht gebetet habe. Die heilende, wunderwirkende und kreative Kraft Gottes lagert sich. Manche werden an ihren Zähnen berührt. Zähne kommen in die Ordnung Gottes. Göttliche Wurzelbehandlungen. Der Zahnarzt mag es gut machen, aber Gott kann es noch besser. Danke, Jesus. Ja, das ist diese wunderwirkende Kraft überall im Raum. Wenn du irgendwo etwas hattest in deinem Körper, irgendein Schmerz, irgendeine Einschränkung, was auch immer es war, alles, was du jetzt sofort checken kannst, weil ich weiß, manche sagen, kann man nicht sofort checken, die musst du beim Arzt checken lassen oder im Laufe der Zeit stellt sich's raus. Aber alles, was du jetzt sofort checken kannst, aktivier jetzt deine Heilung. Also tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Ich habe vorher gesagt, weißt du, Glaube zeigt sich immer an der Handlung. Das heißt, indem du handelst nach dem, was du glaubst. Das heißt, du musst etwas tun, was du vorher nicht tun konntest. Nur dann kannst du es sehen. Wenn du vorher nicht Treppen laufen konntest, dann kannst du jetzt Treppen laufen, um zu schauen, was sich verändert hat. Wenn du vorher dein Bein nicht heben konntest, dann heb dein Bein, um zu schauen, was sich verändert hat. Wenn du deine Schultern nicht heben konntest, heb deine Schultern. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Halleluja. Tu es jetzt. Jetzt ist deine Zeit. Wir werden heute nicht füreinander hier im Raum beten, Corona-technisch schon allein deswegen, sondern du ergreifst dein Wunder und du aktivierst dein Wunder jetzt. Du tust etwas, was du vorher nicht tun konntest. Du wirfst es auf Jesus und dann sagst du, danke Vater. Dann tust du etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Deine heilende Kraft ist hier. Ich weiß, viele Dinge wirst du erst im Laufe der Tage oder im Laufe der Wochen erst feststellen. Du wirst von hier weggehen und wirst dann feststellen können, was sich verändert hat. Aber manche Dinge kannst du sofort feststellen. Halleluja, Halleluja. Wer hat festgestellt gerade jetzt, dass sich etwas in seinem Körper verändert hat? Schmerzen sind zurückgegangen oder schon ganz weg? Bewegungseinschränkungen sind zurückgegangen oder schon ganz weg? Streck einfach mal deine Hand aus, lass einfach mal sehen. Da, wo sich was verändert hat jetzt. Ja, bei dir? Okay, wo noch? Streck einfach deine Hand aus, wenn sich was bei dir da auch, da drüben. Streck einfach deine Hand aus, da hinten. Streck einfach deine Hand aus, wenn sich was verändert hat bei dir. Ja, okay. Streck einfach deine Hand aus, wenn sich was verändert hat bei dir. Es sind einige im Raum. Du kannst es jetzt feststellen. Halleluja. Vielleicht sind es Dinge, die Schmerzen, die da waren, die jetzt weg sind. Vielleicht sind es Knoten, die verschwunden sind. Weißt du, manchmal musst du auch zweimal checken. Manchmal reicht einmal nicht aus. Manchmal musst du zweimal checken. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, ich gebe dir noch mal einen Moment Zeit. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer möchte gerade jetzt bezeugen, was sich verändert hat? Entweder sind Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen ganz weggegangen oder zu einem Teil. Weil ich habe vorher gesagt, wenn sie zum Teil weggehen, dann ist es wie die Ermutigung für dich dran zu bleiben, dass es von uns ganz weggeht. Das ist das Zeichen Gottes, dass er dich berührt hat. Wer möchte einfach gerade jetzt erzählen, was passiert ist? Ich gehe einfach mal rum und frage einfach, wer möchte, du kannst einfach deine Hand heben, wenn du sagst, ja, ich möchte einfach kurz erzählen, was passiert ist. Ja, bei dir? Okay, ich komme zu dir. Ist noch mehr passiert. Ist ja vorher schon einiges passiert. Halleluja. Okay, komm einfach hier rüber, genau, komm hier rüber. Ja, so. Was ist passiert bei dir jetzt gerade? Ne? Also ich hatte in der Schulter dieses Problem am Anfang. Ja. Es war minimal, aber störend und ist komplett weg. Halleluja. Und zwar, weil behaupte einfach, Gott hat gewirkt. Amen. Und ich habe es gespürt, ja, an dieser Wärme. Welche Schulter war das? Die rechte Schulter. So ja, beweg's einfach mal. Beweg's also einfach. Kein, komplett weg. Nichts, kein. Halleluja. Preist den Herrn, gebt mir Jesus die Ehre. Danke, Jesus. Wer möchte noch erzählen, was jetzt gerade passiert ist, was du erlebt hast? Einfach ein Zeugnis von dem, was passiert ist. Streck einfach deine Hand aus. Bei dir, ja? Komm, ich komme hier rüber. Komm einfach hierher. Genau. So. Was ist passiert? Wenn du das Wort freigesetzt hast, mit dem Herzen, das ist echt krass. Also, ja, ich hatte eigentlich demnächst auch einen Termin beim Kardiologen, Schmerzen hier im Herzbereich und ich, ja, spüre, dass es ja, langsam, also echt komplett weggeht. Was hast du gespürt? Hast du wie eine Wärme gespürt oder was hast du gemerkt? Ja, ich habe einfach gemerkt, dass es wieder, also wie du gesagt hast, manchmal ein Schmerz wirklich, ich weiß nicht, ob das von der in den Arm rein erzählt. Ja, in den Arm rein. Das, was rein. Ich vorher am Anfang hatte. Ja. So heftig. Und du hattest einen Termin beim Kardiologen. Ich habe jetzt den nächsten Termin beim Kardiologen. Wow, du bist ja viel zu jung für sowas. Ja, ja, das ist crazy. Ja, wie lange hast du denn das schon, diese Probleme? Noch nicht so lange. Ja. Ich glaube, das ist einfach durch viel Stress gekommen, ja, und so. Ja. Aber es ist dann bis hier in den Arm reingezogen. Ja. Und du hast einen Termin beim Kardiologen. Ja. Und jetzt hast du gemerkt, wie Wärme gekommen ist? Ich spüre einfach, das ist wieder normal. Also das ist verrückt, das ist crazy, was ich erlebt habe im letzten Monat. Ich kann das gar nicht fassen. Das ist die Wunderkraft Gottes. Das ist verrückt, ey. Amen. Danke, Jesus. Danke. Wie heißt du? Markus. Ha? Markus. Markus. Danke, Jesus, für Markus. Danke, dass du ihn berührt hast. Danke, dass du Markus berührt hast, weil du ihn liebst, Herr. Und danke, dass du ihn berührt hast, Herr, weil du ihn gebrauchen möchtest, Herr. Und Herr, du wirst ihn gebrauchen für viele Menschen, Herr. Als ein Zeugnis und als ein Zeichen, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass Menschen zu dir kommen werden, aufgrund dessen, was Markus ihnen erzählt, Herr. Weil du hast ihm ein Herz gegeben, das echt ist. In seinem Herz ist kein Falsch, in seinem Herz ist kein Trug, sondern er möchte das Echte. Er möchte das Wahre. Und ich danke dir, Herr, dass du ihm zu einem Kanal machst, Herr. Und zu einem Segen für viele, viele Menschen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer möchte noch kurz erzählen, was gerade jetzt bei ihm passiert ist oder bei ihr passiert ist? Geh mal hier auf die Seite. Halleluja. Wer möchte, achso, ja. Wer möchte hier erzählen? Hier auf der Seite. Irgendwo hier. Wer möchte erzählen? Ja, was ist bei dir passiert? Ich hatte 2019 einen Unfall gehabt. 2019. Ja, genau. Ich habe zwar Physio gehabt, aber irgendwie ist es nicht wirklich richtig dann wieder so, wie es sein sollte. Das Gelenk. Welches Gelenk? Ach so, Sprunggelenk. Sprunggelenk. Linker Fuß. Okay. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, dass das jetzt besser geworden ist. Jetzt während des Gottesdienstes. Ja, genau. Was konntest du vorher nicht machen? Steh mal auf. Was konntest du denn vorher nicht richtig machen? Ich konnte nicht richtig, wie heißt das, Kniebeugen machen. Kniebeugen konnte ich nicht richtig machen. Mach mal eine. So, das konntest du vorher nicht machen. Ich bin dann immer auf die Zehenspitzen gegangen, weil ich den Fuß nicht knicken konnte. Wow, und das geht jetzt. Wow. Das Halleluja. Das konnte ich auch in der Reha, wo ich war, nicht. Wow. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Okay, das reicht mal. Danke, Jesus. Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre. Amen. Halleluja. Halleluja. Wer möchte noch erzählen, was Jesus getan hat? Wer möchte noch erzählen, was Jesus getan hat? Streck einfach deine Hand. Wer möchte noch erzählen, was Jesus getan hat? Halleluja. Gott ist gut. Noch eine Person können wir. Halleluja. Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, ja, ich kann bezeugen, was Jesus getan hat. Halleluja. Gerade jetzt. Trau dich, trau dich, trau dich. Das sind noch einige, die einiges erlebt haben. Trau dir. Also manchmal denkst du vielleicht, ja, oh, das ist nur so eine Kleinigkeit oder was auch immer. Aber weißt du, das Entscheidende ist, die Berührung Gottes ist, also die Berührung Gottes ist immer etwas Großartiges. Und vielleicht hast du nur einen kleinen Schmerz gehabt oder irgendein kleines Problem gehabt, aber Gott hat dich berührt und jetzt ist es weg. Vielleicht denkst du, es ist nicht so wichtig. Wo meldet sich jemand? Ah, da. Melden sich doch einige. Ja. Okay. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also ich habe... Die ganze erste Stunde liefen nur Tränen. Und jetzt spüre ich so einen ganz tiefen Frieden. Wow. Und da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach nur wow, gut. Stark. Das ist seine Gegenwart. Er begegnet dir. Ja. Halleluja. Wow. Wow. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, schreib uns einfach wirklich ein Zeugnis auch von dem, was Gott getan hat. Weil viele Dinge sind immer erst im Lauf der Zeit festzustellen. In dieser Gegenwart, weißt du, aus dieser Gegenwart heraus passieren die Wunder. Aus dieser Gegenwart passiert die Heilung. Wir haben öfters einfach diese Beispiele. Weißt du, jemand, der von hier wegging und dann nach Hause im Spiegel schaut, seinen Mund aufmacht und plötzlich feststellt, dass er neue Zähne bekommen hat, zum Beispiel. Solche Sachen. Ne? Momentan kannst du wahrscheinlich selber schlecht in den Mund schauen. Außer du hast einen Spiegel dabei. Aber weißt du, das sind Dinge, die Gott tut, einfach in seiner Gegenwart. Alle möglichen Dinge. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns nochmal aufstehen zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich möchte einfach noch zum Schluss ganz spezifisch beten für einige Leute. Und zwar, du bist heute Morgen hier oder du schaust über Livestream zu. Und es ist so, du hast noch nie wirklich eine Entscheidung getroffen, wirklich dich mit deinem ganzen Herzen und deinem ganzen Leben wirklich Jesus hinzugeben. Vielleicht warst du irgendwie Christ, du hast irgendwie so dazugehört, verstehst du? Weil du irgendwo, du wurdest mitgenommen, du wurdest, warst vielleicht auch begeistert von guter Gemeinschaft oder was auch immer. Du bist vielleicht so erzogen, vielleicht auch nicht, vielleicht hattest du gar nichts zu tun mit Gott. Vielleicht hast du einfach Gott links liegen lassen, die letzten Jahre deines Lebens. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall hast du noch nie wirklich diese bewusste Entscheidung getroffen, wirklich Jesus dein ganzes Leben hinzugeben, dich ihm hinzugeben. Weil das ist eigentlich der Beginn dessen, was Jesus Nachfolge nennt. Das andere mag irgendwie ein kulturelles Christsein sein, Christentum, Religion. Aber weißt du, in dem Moment, wo du dich wirklich hingibst, beginnt Nachfolge. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nie so eine Entscheidung getroffen in deinem Leben, dann möchte ich heute Morgen für dich beten und mit dir beten, weil Jesus ruft dich heute und er sagt heute, oh, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Weißt du, da ist ein Ruf, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm, da ist ein Ruf vom Himmel. Weißt du, die Zeit ist nicht unbegrenzt. Du weißt nie, was passiert und was kommt in deinem Leben. Es kann sein, ich meine, ich bete, dass es nicht passiert, aber es möglich ist, du kannst heute Nachmittag hier rausgehen und kannst vom Auto überfahren werden und dann ist alles vorbei und alles entschieden. Also es kann schnell gehen, die Zeit ist kurz, verstehst du? Jesus kommt bald, auch das ist eine reale Möglichkeit, dass er wiederkommt und du hast noch keine Entscheidung getroffen. Deswegen schieb es nicht hinaus, wenn du noch nie wirklich eine Entscheidung getroffen hast, dich Jesus hinzugeben. Wenn du noch nie wirklich eine Entscheidung für die Nachfolge getroffen hast, dann ist heute deine Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen. Dann ist heute deine Gelegenheit, zu ihm zu kommen. Dann ist heute deine Gelegenheit zu sagen, ja Herr, ich mache ganze Sache mit dir. Halleluja. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, hier bin ich, Herr, und ich mache ganze Sache mit dir, dann wollen wir jetzt zusammen beten. Und dann möchte ich mit dir beten und dann möchte ich auch für dich beten. Und deswegen, da wo du jetzt gerade stehst, hier im Raum, streck einfach mal ganz schnell deine Hand aus, gib mir ein Zeichen, sag einfach, ja, ich möchte einfach jetzt diese Entscheidung treffen. Ich möchte jetzt dieses Gebet mit mir mitbeten. Dieses Gebet ist jetzt für mich. Ich möchte mein Leben heute Jesus hingeben. Gott sieht deine Hand, ja. Ist noch jemand da? Da hinten, Gott sieht auch deine Hand. Ist noch jemand da? Halt einfach deine Hand ausgestreckt. Wenn du über Livestream zuschaust, ich sehe deine Hand nicht, aber du kannst dich mit einklinken in das, was hier passiert. Da ist noch eine Hand. Ja, super. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich möchte heute wirklich Jesus mein Leben geben. Das ist jetzt nicht der Ruf, einfach nur da hinein irgendwie dich auch zum Christentum zu zählen, sondern das ist der Ruf wirklich in diese Nachfolge, in diese Hingabe. Und wenn du diesen Ruf heute hörst und du sagst, jawohl, zum ersten Mal in meinem Leben, ich treffe diese Entscheidung ganz bewusst, dann ist es für dich. Streckt einfach nochmal alle eure Hände aus, die ihr euch gerade jetzt gemeldet habt. Ihr zwei, da hinten jemand. Noch ist noch jemand da, dann kannst du einfach noch deine Hand dazu ausstrecken. Weil wir wollen jetzt gleich miteinander beten, wir wollen es jetzt gleich festmachen. Das ist eine gewaltige Sache, weißt du, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Weil am Ende, wenn du am Ende deines Lebens bist, wird nicht die entscheidende Rolle sein oder Rolle spielen, ob wenn du in den Himmel kommst, ob du hier auf der Erde gesund warst, sondern die entscheidende Rolle wird spielen, ob du dein Leben für Jesus gelebt hast, in Jesus gelebt hast, in dieser Einheit mit Jesus gelebt hast. Halleluja. Okay, ist noch jemand da? Weil ich möchte einfach jetzt mit euch und für euch beten und ich möchte euch einfach, die ihr eure Hand hier gehoben habt, wenn du über Livestream zuschaust, dann sei einfach im Geist mit dabei, aber wenn du hier im Raum bist und deine Hand hier gehoben hast, dann möchte ich euch einfach bitten, ganz schnell hier nach vorne zu kommen, hier vor den Altar, hier vor die Bühne zu kommen und wir wollen einfach hier zusammen beten. Wir halten hier auch den Abstand ein, aber komm einfach ganz schnell hier nach vorne, weil wir wollen es einfach hier zusammen festmachen, wir wollen zusammen beten. Kommt einfach ganz schnell nach vorne. Halleluja. Und wir geben einfach mal allen einen kräftigen Applaus. Auch da hinten war jemand, der seine Hand gehoben hat. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Und jeder, der sonst einfach spürt, ich soll noch dabei sein. Halleluja, herzlich willkommen. Genau, ihr braucht euch nicht zur Gemeinde drehen. Könnt euch zu mir drehen. Ihr könnt euch zu mir drehen. Ja, genau. Halleluja. Super, da ist noch jemand. Halleluja. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Halleluja. Heute ist ein gewaltiger Tag, weil die Bibel sagt, dass ein solcher Tag im Himmel aufgeschrieben wird. Ja? Es gibt bestimmte Entscheidungen, die wir hier auf der Erde treffen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und die wichtigste Entscheidung, die wir hier treffen, ist tatsächlich die Entscheidung für die Hingabe an Jesus. Dafür unser Leben wirklich ihm hinzugeben. Und da, wo ihr heute diese Entscheidung trefft, da wird eine Notiz gemacht sozusagen im Buch des Lebens im Himmel. Und da ist Freude im Himmel in dem Moment, weil ihr werdet aufgenommen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Niemals. Er nimmt dich so, wie du bist. Ganz egal, was du falsch gemacht hast, du kannst ihn um Vergebung bitten. Aber er nimmt dich so, wie du bist. Und er reinigt dich und er macht dich neu. Und er gibt dir sein Leben. Oh, Halleluja. Wow. Wow, das ist so wunderbar. Lass uns einfach mal unsere Augen schließen. Auch alle anderen im Raum, schließt einfach eure Augen. Auch wenn du über Livestream bist und du hast auch deine Hand im Geist jedenfalls gehoben, im Hintergrund, dann schließ einfach auch deine Augen und sprich mir einfach dieses Gebet jetzt nach. Ich spreche einfach ein Gebet laut vor und du sprichst es mir einfach laut nach. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich für mich hingegeben hast. Du bist in den Tod gegangen, damit ich Leben haben kann. Und Herr Jesus, ich ergreife heute deine Hand, die ausgestreckt ist. Und ich sage, hier bin ich, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe mich vollständig dir hin. Ich lasse los. Und ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe. Für jede Schuld und Sünde. Danke für dein Blut, das mich gerade jetzt reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Danke, Jesus, dass du dich mir gezeigt hast. Und weiter zeigen wirst. Ich lasse los und ich sage, komm, Heiliger Geist, und übernimm mich jetzt mit dem Leben Gottes. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi, segne ich deine Tochter, Herr, mit dem Leben Gottes. Herr, wer sich dir hingibt, gewinnt das Leben. Wer sein Leben verliert, hast du gesagt, um deinetwillen, der wird es gewinnen, Herr. Danke dir, Jesus, dass heute dieses eigene Leben verloren worden ist, Herr. Und dass jetzt dein Leben kommt. Boah, in Jesu Namen. Oh, danke, dass jetzt dein Leben kommt und deine Tochter übernimmt, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für dein Leben, Herr. Oh. Die Braut ist zu ihrem Bräutigam gekommen, Herr. Danke, Jesus. Und sie gehört dir. Du gehörst ihr. Halleluja. Danke, Jesus. Und nichts und niemand kann sie mehr aus deiner Hand reißen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, du siehst das Herz, Herr. Du schaust nicht auf das Äußere, sondern du siehst auf das Herz, Herr. Und du siehst die Entscheidung, Herr. Du siehst die Entschiedenheit. Du siehst wirklich. Ja, diese radikale Entschiedenheit für dich, Jesus, ja. Ja, Jesus sagt, ich sehe, dass da ist etwas Radikales in dir. Und dieses Radikale, es gefällt mir, weil du es für mich radikal sein lässt, weil du für mich radikal sein wirst, weil weil du für mich radikal gehen wirst. Halleluja. Halleluja. Nichts und niemand wird dich stoppen können. Nichts und niemand wird dich hindern können auf diesem Weg. Nichts und niemand wird dich zurückhalten können auf diesem Weg. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Puh. Halleluja, Jesus. Oh, ich sehe gerade im Geist, das kann auch für jemand anders sein, nicht für jemand hier vorne, aber ich sehe gerade im Geist jemand und es ist so, du weißt nicht so wirklich, wie es weitergeht in deinem Leben. Bist du unsicher auch in Bezug auf deine Berufung und überhaupt, was, wofür du eigentlich so da bist. Und es ist ganz lustig, ich habe gesehen, Jesus gibt dir ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass jetzt deine Zeit tatsächlich ist und dass du mutig und kühn vorangehen kannst. Und dieses Zeichen ist, hör gut zu, das ist ganz spezifisch für eine, das ist bestimmt nur für eine Person. Weil was ich gesehen habe, ist, du dir das betrifft, du hast dir sehr stark eine spezifische Uhr gewünscht, schon länger. Eine spezifische, besondere Uhr. Und die wirst du in Kürze bekommen. Und wenn du sie bekommst, dann ist es das Zeichen dafür, dass jetzt deine Zeit ist. Halleluja. Schreib mir eine E-Mail. Halleluja. Das ist ein Zeichen. Manchmal tut Gott Zeichen. Manchmal gibt Gott Menschen Zeichen. Das ist interessant. Halleluja. Danke, Jesus. Ihr hier vorne, für euch kann noch weiter gebetet werden auch. Wir haben Mitarbeiter, die einfach auch noch gerne bereit sind, für euch weiter zu beten. Ich glaube, das war heute ein ganz, ganz wichtiger Anfang. Ganz, ganz wichtiger Start. Und hinter euch stehen jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die einfach noch bereit sind, auch für euch weiterzubeten und euch auch noch was Kleines schenken wollen. Also dreht euch einfach mal um und dann könnt ihr mit ihnen einfach auch noch mal ins Café gehen oder so. Da ist noch eine freie Fläche und da könnt ihr einfach auch noch weiter Gebet bekommen. Und wir geben ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Dreht euch einfach mal um. Hinter dir ist die Monika für dich, genau. Und dann, genau. Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und jetzt möchte ich dir einfach die Gelegenheit geben, in dieses Wirken Gottes auch hineinzusehen. Weil geben ist auch ein Akt der Hingabe. Es ist tatsächlich so. Du gibst etwas hin in dem Moment, wo du gibst. Deswegen ist es immer wichtig. Bei der Hingabe ist immer wichtig, erstens, dass du es freiwillig tust, weil sonst ist es keine echte Hingabe. Und zweitens ist es, dass du es aus dem Herzen tust. Ja? Jesus geht es immer ums Herz. Und das Interessante ist, dass er in der Bibel sagt, alles, was du hingibst tatsächlich, weißt du, alles, was du hingibst um seines Reiches Willen, das wirst du hundertfach wiederbekommen. Das hat Jesus gesagt, nachdem er dem reichen Jüngling gesagt hat, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Dann hat er darüber gelehrt und hat gesagt, alles, was wir geben um des Reiches Gottes Willen, werden wir hundertfach wiederbekommen. Mit anderen Worten, als manche finden das ja ganz gruselig, wenn Jesus zu dem reichen Jüngling sagt, gib alles weg und folge mir nach. Die Sache war die, als Jesus das zu dem reichen Jüngling sagte, war es eine Einladung an den reichen Jüngling zu größerem Segen. Amen. Jesus wollte ihn mehr segnen. Jesus wollte ihm nichts wegnehmen, sondern Jesus wollte ihn mehr segnen. Aber der Schlüssel war dieser Akt der Hingabe. In diesem Fall war es dieser Akt der Hingabe seines Vermögens. Was auch immer heute dein Akt der Hingabe ist, frag einfach den Heiligen Geist, was ist mein Akt der Hingabe heute? Weißt du, als diese arme Witwe ein paar Pfennige in das Opfer reingegeben hat, da hat Jesus gesagt, wow, das war ein Akt der Hingabe. Weil sie alles gegeben hat, was sie hatte. Es geht nicht um, der Akt der Hingabe zeigt sich nicht in der Höhe des Betrages, sondern er zeigt sich im Herzen. Aber frag einfach den Heiligen Geist, Herr, was ist heute mein Akt der Hingabe? Wenn ich jetzt gebe. Wenn du sagst, nein, ich will gar nichts hingeben heute, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob Gott hier am Wirken ist, dann ist auch okay, dann fühl dich vollkommen frei. Aber wenn du glaubst, dass Gott hier am Wirken ist, dann frag ihn zumindest und sag, Herr, gibt es etwas, was ich dir heute hingeben soll? Mit meinen Finanzen. Und wenn ja, was ist es? Und dann fragst du ihn und dann zeigt er dir einen Betrag im Geist und dann kannst du es entweder in bar reintun, wenn du es in bar dabei hast, oder aber du kannst, wenn du hier live vor Ort bist, kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die ist immer unter den Stühlen deponiert, kannst du ausfüllen, kannst die eine Hälfte mit nach Hause nehmen, die andere Hälfte kannst du in den Eimer reintun und dann in den nächsten Tagen überweisen, einfach als Zeichen dafür, dass du gegeben hast, weil du sollst immer völlig frei sein, einfach auch das zu geben, was er dir zeigt. Auch wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest am Ende des Jahres, dann mach es einfach mit der Verpflichtungserklärung, gib uns deine Adresse, teil uns deine Adresse mit und dann bekommst du eine Spendenbescheinigung. Für alle die, die über Livestream zuschauen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, genauso einfach auch mit diesem Akt der Hingabe zu geben, einfach den Heiligen Geist zu fragen, Heiliger Geist, was soll ich dir hingeben heute Morgen? Und dann darfst du entweder über Überweisung geben, mit der PayPal, die angezeigt ist, oder du darfst per Kreditkarte geben, das ist unten das, der Link zur Gebenseite auf unserer Homepage, oder aber du kannst per PayPal geben, das findest du in der Mitte. Also tu es einfach so, wie du dich geführt siehst, lass uns einfach wirklich diesen Akt der Hingabe jetzt machen. Heiliger Geist, wir geben uns dir hin mit allem, was wir sind und haben, Herr, und das hört nicht auf bei unseren Finanzen, sondern es wirkt sich auch auf unsere Finanzen aus, Herr. Und so wollen wir in aller Freiheit und Liebe jetzt von dir geführt sein. Danke, dass du jeden Einzelnen konkret führst. In Jesu Namen. Amen. Okay, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben, dann denkt daran, dass ihr auch eure Corona-Datenerfassungskärtchen, die bei euch am Stuhl lagen, ausgefüllt in den Eimer mit reintut, sodass da auch alles seine Ordnung hat. Ja, und dann gehen die Ordner durch und ihr dürft hineintun, was euch der Heilige Geist gezeigt hat. Okay, gut. Preist den Herrn. Halleluja. Wir werden auch gleich noch die Heilungstücher segnen. Ja, für alle die nicht hier sein können, ich habe da ein starkes Zeugnis bekommen von einer Frau, die bei einer Jubiläumsfeier war und weil sie unbedingt, sie wollte da eigentlich gar nicht hin, aber sie wollte unbedingt ihrer Nichte für ihren Vater, der an Lungenkrebs erkrankt ist, zwei Heilungstücher mitgeben. Als ich diese dann gut und schön verpackt aus einer Tasche holte, fragte mich meine jüngste Tochter, Mama, was ist das? Ich erklärte ihr alles, denn sie hatte nie mitbekommen, dass ich in Filderstadt war. Und so weiter, dass sie und ihr Mann ein altes Haus gekauft hatten und so weiter renoviert hatten. Und dadurch hat dann die Tochter auch zwei Blasenentzündungen bekommen mit Blut und Fieber und großen Schmerzen. Und sie wollte unbedingt so ein Tuch und ich hatte fünf dabei und ich gab ihr eines, da ich ihre Zweifel kenne, sagte ich ihr, wenn dir der richtige Glauben fehlt, dann leg es dir doch unter dein Kissen. Also sie war offensichtlich skeptisch noch. Heute schrieb sie mir, liebe Mama, danke für das Tuch. Ich habe mich nach der Feier unterkühlt. Ich musste so dringend Pipi, aber ich konnte nicht. Meine Blase war so geschwollen und ich hatte sehr starke Schmerzen. Da nahm ich mit letzter Kraft das Tuch, legte es unter mein Kissen und bat um die Gabe zu glauben. Ich schlief fest ein. Am Morgen ging ich zur Toilette und ich konnte ganz viel Pipi machen, ohne Schmerzen und ohne Blut und kein Fieber. Und bis heute geht alles prima und ich fühle mich völlig gesund und fit wie schon lange nicht mehr. Amen. Ist das nicht stark? Er sagt, ich werde das Tuch definitiv unter meinem Kissen liegen lassen. Das ist eine gute Schlussfolgerung. Halleluja. Hier aus dem Glory House haben wir noch das Zeugnis von einer Person, eine Frau, die aufgrund eines Unfalls im Jahr 2018 waren ihre Finger an der rechten Hand taub und fühlten sich verstaucht an und waren auch wohl verbogen. Sie hatte das Problem, etwas zu greifen. Während des Gebets spürte sie eine Wärme in ihren Fingern und am nächsten Tag schrieb sie, dass ihre Finger wieder gerade geworden sind. Die Taubheit und auch das verstauchte Gefühl sind weg. Halleluja. Ist das nicht stark? Das ist ein kreatives Wunder. Krumme Finger werden gerade. Weißt du, vielleicht hast du heute während des Gottesdienstes einfach nur Wärme gespürt, irgendwo in deinem Körper, an irgendeiner Stelle. Du kannst vielleicht gar nicht sagen, was passiert ist. Vielleicht sind auch die Symptome nicht sofort verschwunden. Aber weißt du, das ist die heilende Kraft, die dich berührt. Die wirkt weiter, auch die nächsten Tage. Schreib uns einfach eine E-Mail, was passiert ist. Nicht immer kann man alles sofort bezeugen, aber dann schreib uns eine E-Mail. Ja, sei nicht wie die neuen Aussätzigen, die nicht zurückkamen und Jesus gedankt haben für ihr Wunder, sondern sei wie der eine, der zurückkam und sagte, jawohl, ich bezeuge, ich bin geheilt worden. Also bezeuge einfach, was Gott getan hat. Schreib uns die E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist wunder@glorylife.de. Auch ihr, die über Livestream zuschaut, schreibt uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Wenn du auf Englisch zuschaust, dann ist es miracles@glorylife.de. oder .net, ja, miracles@glorylife.net. Da kannst du es auf Englisch dein Zeugnis hinschicken, auf Deutsch wunder@glorylife.de. Also schick uns dein Zeugnis. Was hast du? Du hast Gott gespürt vorhin, ja? Halleluja. Und was ist passiert? Ich habe in meinem Leben ganz viel Schlimmes erlebt. Ich bin ihm jahrelang hinterhergelaufen und in letzter Zeit hat er immer wieder was getan. Und vorhin, als ich ihn gespürt habe, mir sind die Tränen gelaufen. Ja. Also er hat garantiert wieder irgendwas geheilt. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Also das sind ganz tiefe Berührungen vom Heiligen Geist. Und eben, du kannst oft erst hinterher sagen, auch körperlich, vielleicht wird es sich körperlich auswirken in bestimmten Bereichen deines Körpers. Dann schreib uns einfach das auch noch, schreib uns die E-Mail. Aber entscheidend ist, er hat dich innerlich berührt und er hat etwas neu gemacht. Halleluja. Dank mir Jesus. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Gott ist gut. Amen. Jetzt segnen wir noch die Sammlung. Und jeden, der gegeben hat, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Jesus, ich danke dir für dein Wort, das gesagt hat, alles, was wir um deinetwillen und deines Reiches willen hingeben, Herr, werden wir wieder bekommen. In diesem Leben, hast du gesagt, und zwar hundertfach. Alles, was wir säen, das werden wir ernten, Herr. Danke, Herr, für hundertfache Ernte für jeden Einzelnen, der gegeben hat heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt segnen wir noch die Tücher. Danke, Vater. Ja. Danke, Vater. Du hast gerade gesehen, was durch die Tücher passieren kann. Alles. Streck einfach deine Hände aus. Es sind aber nicht die Tücher, sondern es ist die Kraft Gottes. Aber das ist der Kontaktpunkt. Die Tücher sind der Kontaktpunkt. Und da, wo sie hingelegt werden, gemäß Apostelgeschichte 19, 12, ja, wo die Tücher von Paulus weg hingelegt wurden, da wurden die Kranken gesund und Dämonen fuhren aus. Menschen wurden verwandelt und verändert. Und so danke ich dir, Jesus, für deine Verwandlung. Ich danke dir, Jesus, dass Zeichen und Wunder geschehen, wo immer diese Tücher aufgelegt werden. Danke, Herr, dass Kranke gesund werden, Herr. Dass Dämonen ausfahren, Herr. Dass Schmerzen verschwinden, Herr. Ja, dass der Geist des Todes, der sich gelagert hat, Söhne und Töchter Gottes verlässt in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, für vollständige Gesundheit und Freiheit. Fließt, Herr, wo auch immer Leute nicht hier sein können, live, Herr. Danke, dass es zu ihnen hinfließt, in Jesu Namen. Wow. Wow, die Gegenwart Gottes ist immer noch so stark da. Ich glaube, dass Gott immer noch am Heilen und am Berühren und am Wunderwirken ist. Streck dich einfach nochmal aus in seine Gegenwart hinein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich hab noch gesehen, übrigens auch, das betrifft gerade auch, als wir die Sammlung eingenommen, es betrifft jemand, eine Situation, die auch mit Finanzen zu tun hat. Und zwar ist es so, da geht es um einen Vertragsabschluss. Und deine Unterschrift ist schon unter dem Vertrag, aber es ist so, wie wenn es wie verhext, in Anführungszeichen, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht, aber es ist so, wie wenn es irgendwie nie dazu kommt, dass diese andere Unterschrift, die zweite Unterschrift, das braucht ja für den Abschluss immer eine zweite Unterschrift von dem anderen, von dem Vertragspartner. Und es ist so, wie wenn es nie dazu kommen würde irgendwie, wenn immer irgendwas das hindern würde. Halleluja. Wen betrifft es? Wer kann damit was anfangen? Streck mal deine Hand aus. Das ist so ein Vertragsabschluss, der irgendwie bei dir da hinten. Ja, steh einfach mal auf, wenn dich das betrifft. Steh einfach mal auf. Ja, und in dem Namen Jesu Christi setze ich jetzt die Gunst Gottes frei und ich setze jetzt diesen Durchbruch frei. Ich sage jetzt, was gehindert hat, der gehindert hat, jetzt durch die Durchbruchskraft Gottes, die hier ist, er muss jetzt weichen, was auch immer für eine dämonische Macht es gewesen war, die das verhindert hat, es weicht jetzt in dem Namen Jesus. Freie Bahn und Gunst in Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib mir eine E-Mail, was passiert ist. Halleluja. wunder@glorylife.de. Okay, gut. Zum Ende eures Gottesdienstes für alle, zum Ende dieses Gottesdienstes für alle von euch, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt ein neues Buch von mir, diesmal etwas anders als meine ersten drei Bücher. Das ist wirklich ein Lehrbuch und zwar mit 50 Herrlichkeitslebenslektionen, so heißt es, wo du wirklich gementort wirst in dein Leben in der Herrlichkeit Gottes mit unterschiedlichen Themen, Grundlagenthemen, fortgeschrittenen Themen, ja, wie du mit Gott in Beziehung trittst noch tiefer, wie du siegreiches Leben trotz Anfechtung lebst, wie du wie im Himmel so auf Erden lebst, wie du übernatürlich natürlich lebst. Alle diese Dinge findest du einfach in 50 handlichen Lektionen, für jede Woche eine. Am besten kannst du drüber meditieren, dann bist du in einem Jahr durch. Ja, das ist nicht was, was du einfach von heute auf morgen in einem durchliest, sondern du meditierst einfach über jede einzelne Lektion. Du kannst es auch benutzen für Gloryhäuser zum Beispiel oder andere Bibelschultreffen, kleinen Bibelschul, Abendbibelschultreffen oder was auch immer. Du kannst es nutzen, dieses Tool. Wenn du das einfach dir besorgen möchtest, das gibt es am Büchertisch für 14,95 und wenn du möchtest, kann ich dir da auch noch eine Signatur reinschreiben, also kann ich es dir unterschreiben auch, kannst du zu mir kommen und es unterschreiben lassen. Das gleiche gilt übrigens auch für die, könnt ihr das einblenden, bitte die Folie dazu, dass man sieht auch nochmal, wir haben da immer die Folie auch dazu, die Beamer-Folie, immer wenn ich ein Buch vorstelle, einfach immer automatisch die Folie dazu einblenden, bitte, genau. Und dann gibt es auch noch meine drei anderen Bücher, genau, das ist das Buch, die Neuerscheinung und dann gibt es meine anderen drei Bücher auch, die könnt ihr auch noch mal einblenden auf Deutsch, Englisch, beziehungsweise mein erstes Buch gibt es in 5 Sprachen inzwischen, könnt ihr auch am Büchertisch bekommen und könnt euch auch dann nachher noch signieren lassen. Okay, ansonsten werden wir jetzt im Anschluss zum einen unsere Hotline freischalten. Das heißt, für alle, die über Livestream zuschauen, ihr habt die Gelegenheit anzurufen, eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes könnt ihr anrufen, also die ganze Stunde durch, bis eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes. Aber erst wenn der Schlusssegen gesprochen ist, geht's los. Kannst du anrufen und kannst Heilungsgebet über Telefon empfangen. Wenn du live hier vor Ort bist, dann haben wir das Heilungsteam, das bereit ist hier vorne, also mit Maske natürlich, Desinfektionsmittel, Abstand und so weiter, hier vorne für dich zu beten und dich einfach mit Heilung zu segnen, weil das Wort sagt, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Also erwarte das, dass es passiert in deinem Leben heute Morgen, wenn du nach vorne kommst und dir die Hand auflegen lässt. Aber wie gesagt, komm nur nach vorne, wenn du das glaubst. Okay? Amen. Preis den Herrn. Gut, ansonsten haben wir noch die Ansagen jetzt für die kommende Woche. Tobi kommt nach vorne und gibt uns die Ansagen weiter. Übrigens noch ein Hinweis, auch während er kommt, am Infotisch gibt es die Blätter mit den Gebetsanliegen für die Daniel-Fastenzeit, die kannst du dir da mitnehmen. Es gibt außerdem auch ein Blatt mit Essensrichtlinien, wie man gut oder richtig Daniel fastet, ja, was man da isst und was man da nicht isst. Und so kannst du dir einfach die Infos mitnehmen am Infotisch und dann mit dabei sein. Jetzt am Donnerstag werden wir in der Glory-Live-Schule nochmal einen offenen Glory-Live-Schulabend haben. Auch für alle Nichtschüler, ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wir werden einen Teil der Zeit werden wir beten. Wir werden auch eine Lehrstunde haben am Donnerstag. Aber wir werden auch einen Teil der Zeit einfach werden wir beten und weiter einfach das Jahr 2022 im Gebet durchkneten sozusagen. Ja, letztes Mal sind wir bis inklusive Monat Mai gekommen, jetzt werden wir im Monat Juni weitermachen am Donnerstag. Und wenn du Träume und Visionen aufgeschrieben hast für das kommende Jahr, wir haben letzten Donnerstag haben wir gebetet für die persönlichen Gebetsanliegen, jetzt am Donnerstag wollen wir spezifisch beten für all die Träume und Visionen, die du hast für dieses neue Jahr. Bring sie einfach mit, notiert vielleicht in deinem Traumbuch, wenn du ein Traumbuch hast, darüber lehre ich ja öfters, dann bring einfach dein Traumbuch mit, dann wollen wir einfach die ganzen Traumbücher segnen und deine Träume und deine Visionen fürs kommende Jahr wollen wir freisetzen, gemäß dem Plan Gottes. Amen. Halleluja. Gut, super. Wer ist alles dabei eigentlich bei der Daniel-Fastenzeit? Wer macht alles mit schon? Okay, wenn du noch nicht davon gehört hast, draußen, wie gesagt, gibt es die Infos zum Daniel-Fasten, dann kannst du dich mit einklingen. Das ist immer eine starke Zeit, 21 Tage Gebet und Fasten. Jetzt haben wir noch 2 Wochen, die erste Woche ist gerade rum, also noch 14 Tage. Das heißt, du hast immer noch die Gelegenheit, dich einzuklinken und mitzumachen, also nutz die Gelegenheit. Okay, gut, jetzt kommt der Tobi mit den Ansagen und dann komme ich nochmal mit dem Schlusssegen und dann kommt das Heilungsteam. Okay, geben wir dem Tobi auch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Gut. Ich bitte alle Eltern, die ihre Kinder oben im Kinderdienst haben, bitte holt sie jetzt direkt im Anschluss an Gottesdienst auch persönlich oben wieder ab. Für alle gibt es dann heute im Café noch Kaffee und süße Stückle, und zwar dieses Mal to go. Also du kannst es dir einfach mitnehmen. Okay, mit dem Daniel-Fasten hat der Pastor Georg gerade eben schon gesagt. Bei uns geht es dann hier weiter am Dienstag um 19.30 Uhr mit dem Glory Life Intensivabend mit Lobpreis, Gaben des Geistes, Predigten, eine starke und intensive Zeit. Also sei da möglichst live mit dabei. Intensivabend wird da immer per Livestream übertragen für alle Abonnenten und Schüler. Dann am Donnerstag, Pastor Georg auch schon gesagt, 19.30 Uhr Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer. Ja, ein Teil Lehre und dann machen wir weiter mit dem Gebet fürs Jahr 2022. Sei da, möglichst live mit dabei. Genau, wer dann nicht live mit dabei sein kann, kann die persönlichen Anliegen auch uns per E-Mail zukommen lassen. Ja, also für alle per Livestream kannst du uns auch per E-Mail zukommen lassen. Und dieser Abend ist ausnahmsweise offen für alle, also auch Nicht-Glory-Live-Schüler. Am Freitag haben wir dann 19 Uhr Connected, der Gottesdienst für die Jugend, für alle Jugendlichen, jungen Erwachsenen von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum. Also sei da auch mit dabei. Und am Sonntag geht es dann weiter, wieder 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Ladet eure Freunde, eure Verwandten, Bekannten und alle noch Gotthungrigen mit dazu ein. Parallel haben wir Kindergottesdienst für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren. Die Anmeldung für den Kinderdienst immer 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Für den Kinderdienst gilt außerdem weiterhin, dass alle Kinder zuvor einen Schnelltest machen müssen. Also es müssen die Eltern bestätigen. Genau, also da ein Dank an alle Eltern, die da mithelfen. Genau, Testpflicht gilt nicht für den Hauptgottesdienst hier. Dann nächsten Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst direkt findet ein Empfang für Neue wieder statt. Und zwar alle, die neu in den letzten Wochen zu Glory Life dazugestoßen sind. Das Treffen ist dann mit dem Pastor Georg drüben im Gebetsraum nach dem Gottesdienst. Und dann, circa eine Stunde nach dem Gottesdienst, findet hier im Hauptsaal dann wieder die Glory Business Lounge statt mit Pastor Georg und mit dem Christian. Für alle Selbstständigen, Geschäftsleute, Angestellten und alle, die es vom Herrn auf dem Herzen haben, in ihrem Businessumfeld etwas zu bewirken und zu verändern. Ja, also das findet nächsten Sonntag statt. Genau, für alle dann der Aufbruch, der neue Aufbruch liegt hinten aus am Welcome-Tisch. Könnt ihr euch mitnehmen, wieder mit vielen neuen Berichten aus dem Gemeindeleben. Und Pastor Georg hat eine Sendung gemacht auf Englisch, Growing in Glory, Fernsehshow, die läuft seit 1. Januar jeden Samstag, 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends, beziehungsweise kannst du es auch über die kostenlose ISN-App oder über die Website von Sid Roth, kannst du einfach jederzeit reinschauen. Genau. Okay, das war's. Dann wünsche ich euch den allerbesten Sonntag. Amen. Halleluja. Lass uns mal zum Schluss heute mal was anderes machen. Lass uns einfach mal Gott danken für seine Gegenwart. Streck einfach mal deine Hände in Dankbarkeit zu ihm und sag einfach mal, danke Vater, dass du mich gesegnet hast mit der Gegenwart von dir selbst. Danke Jesus für deine Hingabe für mich. Danke, dass durch deine Striemen mir Heilung geworden ist. Danke, dass deine heilende Kraft heute in meinen Körper geflossen ist und dass Gesundheit sich immer mehr manifestiert in mir. Danke für den Shalom Gottes, den Segen, den Frieden, die Fülle in dir. Ich gehe in dieser Fülle. Ich bin gesegnet in Jesu Namen. Danke, Vater. Und jetzt sag noch zu irgendjemandem in deiner Nähe, sag, du bist gesegnet mit dem Shalom Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Den besten Sonntag euch. Kommt gut nach Hause, so ihr hier live dabei seid, ihr über Livestream, wir verabschieden uns von euch, die beste Zeit euch noch. Die Telefonnummer wird jetzt eingeblendet, bei der ihr anrufen könnt, jetzt eine Stunde lang unter 07158175810. Nutzt die Gelegenheit, lass für dich beten, da haben wir auch schon viele, viele Wunder erlebt. Ansonsten den besten Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Amen.